Heute Nobody is Perfect, die lange Nacht über Billy Wilder. Hören Sie eine Sendung von Josef Schnelle. I call Mama. She was so happy she cried. She wants you to have her wedding gown. It's white lace. Yeah, that's good. I can't get married in your mother's dress. She and I, we are not built the same way. We can have it altered. Yeah, no, you don't. That's good. I'm gonna level with you. We can't get married at all. Why not? Well, in the first place, I'm not a natural blonde. Doesn't matter. I smoke. I smoke all the time. I don't care. Well, I have a terrible past. For 3 years now, I've been living with a saxophone player. I forgive you. I can never have children. We can adopt some. But you don't understand, Osgood. I'm a man. Well, nobody's perfect. Diese, seine berühmteste Szene, steht für das ganze Werk von Billy Wilder. Am Ende von Manche mögen's heiß haben es die beiden Paare des Films endlich ins Motorboot geschafft, das der Millionär Osgood Fielding III. Steuert. Er hat sich in Jack Lemmon als Jazzmusiker in Frauenkleidern verliebt. Schließlich reißt sich dieser die Perücke herunter und sagt: Wir können nicht heiraten, ich bin ein Mann. Osgood blickt ihn milde an und sagt mit einem unnachahmlichen Augenaufschlag den Satz, der zum Sprichwort wurde: Nobody's perfect. Er verrät damit, worum es Billy Wilder in allen seinen Filmen geht: um die Ecken und Kanten der menschlichen Existenz. Darum wird es in den nächsten 3 Stunden gehen: um die Wurzeln des grandiosen Filmautors Billy Wilder und seine Berliner Jahre. Darum, wie seine Geschichten und sein Humor funktionierten. Und schließlich um das Menschenbild dahinter, in dem die Straßen nicht schwarz sind vom Dunkel der Nacht allein. Zeugnis. Herr Billy Wilder war in unserem Hause vom 15. Oktober 1926 bis heute als Gesellschaftstänzer tätig. Herr Wilder hat es verstanden, in seiner Eigenschaft als Tänzer sich dem verwöhnten Publikum in jeder Weise anzupassen. Er hat sich auf seinem Posten gut bewährt und die Interessen des Hauses stets wahrgenommen. Herr Wilder scheidet auf eigenen Wunsch aus unserem Betriebe. Die Direktion des Hotels, Berlin. So beginnt der bekannteste Text eines 20-Jährigen, der gerade nach Berlin gekommen war. In einer Zeitungsserie für die BZ am Morgen beschreibt er eine Episode aus seinem Leben als Eintänzer im Berliner Hotelcafé. Das eben zitierte Abschlusszeugnis stellt er vorweg, um nachzuweisen, dass er tatsächlich erlebt hatte, was er da schrieb. Der Dichter Klabund, mit dem er sich auf nächtlichen Touren anfreundete, hatte ihm geraten: Schreiben Sie Ihre Memoiren eines Eintänzers. Das Einzige, was uns heute an der Literatur noch interessiert, ist der Rohstoff, aus dem sie gemacht wird. Das Leben, die Wirklichkeit, die Realität. So hätte die Lebensgeschichte eines großen Romanciers beginnen können. Es wurde aber die Geschichte eines der ganz großen Kinoerzähler, der den Rat seiner Zufallsbekanntschaft Klabund sein Leben lang beherzigte. Dass er aber ein großer Drehbuchautor und Filmregisseur werden sollte, kann man schon erkennen. Wenn man die Geschichte aus dem Leben des Eintänzers, Herr Ober, bitte einen Tänzer, bis zum Ende liest, ist das schon eine Skizze zu einem Film, in der man alles findet, was später als typisch für Billy Wilders Filmstil wird. Die selbstironische Distanz seiner Figuren, deren Lebensklugheit im Hintergrund, sein Sinn für sprechende Details und melancholische Bilder, schließlich sein sicheres Gespür für Erzähltempo. Mit unerfüllten Träumen am Ende. Mit einer schönen schwarzen Frau in kostbarem Hermelin, darunter ein Abendkleid, das wie ein Silberpanzer aussieht, eine Rose an der Hüfte. Sie hat mich an ihren Tisch befohlen. 9 Gänge, dazu eine Flasche Veuve Clicquot 3. Zwischendurch tanzen wir. Sie spricht kein Wort. Sie muss sich wohl denken, ich habe mir 2 Beine gemietet, weil ich gerade tanzen will, aber ihr Besitzer ist ein Idiot. Einmal fragt sie nur, glauben Sie, dass der Black Bottom in Mode kommt? Nein, antworte ich. Und wiederum ist für 2 Stunden Ruhe. Wir tanzen nur. Oder wir sitzen uns schweigend gegenüber. Um 2 Uhr sagt sie, wir gehen. Ich soll sie heimbringen, weil sie allein ist. Meinetwegen, denke ich. Ein Taxi steht schon bereit. Wir steigen ein, sie sagt zum Lenker, Kantstraße. Ich bin nervös. Ich blicke durch das Seitenfenster auf die Lichtreklame draußen, die der Novemberregen wäscht. Kantstraße. Der Wagen hält. Ich helfe der Dame aus dem Auto. Das Taxi fährt davon. Sie öffnet die Haustür. Plötzlich aber dreht sie sich um, sieht mir die Augen und fragt todernst, »Wissen Sie, wer Kant war?« »Wer Kant war? Die Gute. Ich will ihr die Pointe nicht verderben, für die sie 72 Mark bezahlt hat, ohne die Autospesen.« Ich antworte, gewiss, Gnädigste, ein Schweizer Nationalheld. Sie verzieht den Mund, hebt ihre Hand und streichelt meine Wange wie einem armen Kinde. Dann tritt sie ins Haus und versperrt die Tür hinter sich. Ich stelle den Mantelkragen hoch und gehe die Straße hinunter. Billy Wilder war sich stets darüber im Klaren, dass er schon als Reporter und später als Drehbuchautor und Regisseur vor allem Illusionskünstler war. 1948 ließ er seinen Freund Friedrich Holländer sein Programm als Filmemacher in einen Song für Marlene Dietrich im Film A Foreign Affair, der im zerstörten Berlin spielt, zusammenfassen. Einen Hauch von Paradies haben die Illusionen. Sie kosten nur ein paar Pfennige. Aber man muss dafür auch Schmerzen in Kauf nehmen. Und am Ende sind sie die wahren Souvenirs, die vom Leben bleiben. Manchmal eben als Lacher, manchmal als Tränen. Want to buy some illusions, slightly used, second hand. They were lovely illusions, reaching high, built on sand. They had a touch of paradise, a spell you can't explain. For in this crazy paradise, you are in love with pain. Want to buy some illusions, slightly used, almost new. Such romantic illusions, and they're all about you. I'll sell them all for a penny. They make pretty souvenirs. Take my lovely illusions, some for laughs, some for tears. A spell you can't explain. For in this crazy paradise, you are in love with pain. Want to buy some illusions, slightly used, just like new. Such romantic illusions, and they're all about you. I'll sell them all for a penny. They make pretty souvenirs. Take my lovely illusions, some for laughs, some for tears. Eines der großen Rätsel ist und bleibt, woraus speist sich eigentlich die Kreativität eines Künstlers? Bei Billy Wilder kann man die wichtigen Quellen schon in seiner frühen Biografie entdecken. 1906 in Sucha, Galizien, geboren, war er Kind einer wohlhabenden jüdischen Familie im äußersten Ostzipfel des KUK-Reiches. Sein Vater besaß das City Hotel in Krakau und diverse Bahnhofsrestaurants. Klein Billy hatte also stets genug Menschen um sich, die er beobachten konnte. Er soll sogar schon als Dreikäsehoch das Billardspiel erlernt haben. Mitten im Ersten Weltkrieg floh die Familie vor der herannahenden russischen Armee in die Metropole Wien, wo er auch als nachlässiger Schüler am Privatgymnasium 1924 seine Matura erlangte. Vom Jurastudium hielt er nicht viel und ging gleich zum Boulevardblatt Die Stimme. Dort reichte für eine Anstellung sein selbstbewusstes Auftreten und die Behauptung, er sei ein guter Beobachter. Ins Reich der Legende gehört wohl die Geschichte, wie er einmal an einem einzigen Tag für die Weihnachtsausgabe Arthur Schnitzler, Richard Strauss, Alfred Adler und Sigmund Freud zur Weltlage interviewen sollte und nur Freud ihn nicht vorließ. Aber gut erfunden ist sie. Zum jüdischen Humor der Verwandtschaft und dem Selbstbewusstsein der Doppelmonarchie Österreich-Ungarn fehlten also nur noch die wilden 20er Jahre. Und die waren bekanntlich am wildesten in Berlin. Dorthin folgte er 1926 dem amerikanischen Jazzkomponisten Paul Whiteman, den er bei einer Reportage kennengelernt hatte. Bei einer vorübergehenden Rückkehr nach Berlin 1958 gab sich Billy Wilder als ausgesprochener Berlin-Fan zu erkennen. Man ist, was man ist und was man gelernt hat, nicht? Und 7 Jahre in Berlin, das hat also einen Eindruck auf mich gemacht, nicht? Das waren die 7 wichtigen Jahre meines Lebens. Und von diesen 7 Jahren lebe ich bis heute noch. Nichts, glaube ich, war wie Berlin in den 20er Jahren und am Anfang der 30er. Wilder wohnte am Viktoria-Luise-Platz in Schöneberg, wo heute eine kleine Erinnerungstafel an Haus Nummer 11 an ihn erinnert. Dort, in seinem möblierten Zimmer, durchlebte er so manche Komödie mit den Männerbekanntschaften der Tochter seines Vermieters. Einer davon soll der Filmproduzent Maxim Galitzenstein gewesen sein, dem er statt eines Schuhanziehers ein schon fertiges Drehbuch untergejubelt haben will. Weiter ist nichts darüber bekannt. Hans-Helmut Prinzler ist ein bekannter Filmhistoriker, war Chef des Berliner Filmmuseums und hat zahlreiche Bücher über den deutschen Film der Weimarer Zeit geschrieben oder als Herausgeber betreut. Der junge Billy Wilder ist in Berlin, ja, und sieht zunächst mal die Möglichkeit, als Reporter zu arbeiten. Ich habe diese Reportagen auch gelesen, die sind verglichen mit dem, was man heute so kennt, sehr, sehr genau, sehr detailversessen. Er war so ein bisschen Forscher. Das hat natürlich auch mit der Zeitungslandschaft zu tun. Zeitungen erschienen mehrfach am Tag. Also er hat dann zum Beispiel die Stunde erschienen mittags. Er hat für Berlin zunächst für die Nachtausgabe, dann für die BZ am Mittag, für die Zeitschrift Tempo, Zeitung Tempo. Das ist schon ein Begriff irgendwie, der mit der Presse damals sehr eng verbunden war. Man muss sich einfach in Erinnerung rufen, es gab kein Fernsehen, es gab das Kino noch in der Zeit als Stummfilmkino, es gab Wochenschauen, aber die kamen irgendwie mit natürlich großer Verspätung. Und in der Zeitung las man das, was am Tag vorher passiert ist. Er war vor Ort, er ist in Gerichtsverhandlungen gegangen zu Kulturereignissen, er war sehr vielseitig. Das von Anfang an hat ihn sehr geprägt, eine Neugierde und eine Kommunikationsfähigkeit. Er konnte auf Menschen zugehen, Fragen stellen, machte sich Notizen und die meisten waren dann auch mit dem, was er über sie geschrieben hat, sehr zufrieden, weil er sich nicht als was Besseres gefühlt hat, sondern als jemand, der über anderen Menschen, nämlich Leserinnen und Lesern, etwas mitteilen wollte. Und diese Neugierde hat ihn eigentlich auch sein ganzes Leben in Trab gehalten. Immer wieder, auch später als Autor, Regisseur, war es ihm wichtig, das Schicksal anderer Menschen, komische, aber auch tragische Seiten, festzuhalten und in dem Medium, in dem er dann tätig war, zu vermitteln. Jetzt gibt es ja einen dieser Texte, der am bekanntesten geworden ist, Herr Ober, bitte ein Tänzer. Und da schreibt er aus seiner Erfahrung als Tänzer. Als Eintänzer. Als Eintänzer. In einem Hotel Eden. Und das ist natürlich, er war ja ein junger Mann. Als er das schrieb, war er gerade 21 und war sicherlich auch attraktiv. Und insofern kam er bei den Frauen gut an und konnte dann eben auch von seiner Physis Gebrauch machen und hat als Eintänzer sich dort geübt und darüber sehr schön geschrieben, in einer Art Serie von mehreren Texten. Das ist eigentlich das berühmteste Stück Journalismus von ihm, was auch früh schon wieder bekannt wurde, während viele andere Sachen, die er damals schrieb, erst sehr viel später in Anthologien oder so etwas veröffentlicht worden. Herr Ober, bitte einen Tänzer. Aus dem Leben eines Eintänzers. BZ am Morgen, Januar 1927. Gesteckt voll. Zigarettendunst, Parfüm und Brillantine. Geputzte Damen von 20 bis 50. Glatzköpfe. Mamas mit unterentwickelten Töchtern. Jünglinge mit grellen Krawatten und hellen Gamaschen. Vollzählige Familien. Die Jazzband oben liegt über ihren Instrumenten und zuckt im Rhythmus, den sie fabriziert, bis auf den Banjo-Spieler, der gelangweilt und offenen Mundes auf die Paare hinabblickt, die da springen, stoßen, puffen und hüpfen, laut und schwül. Herrn Isins rote Augen blicken mich an, als wollten sie sagen, los! Im Tanzsaal sitzen schlankbeinige Frauen an kleinen Tischen mockerschlürfend. Sie setzen die Tasse ab und werden mich durch ihr goldgerändertes Stielglas mustern, die Karminlippen zu einem süßen, unbefriedigten Lächeln verzogen. Auf meinem Scheitel werden die Blicke eifersüchtiger Gatten und geschniegelter Freunde brennen. Weinrotes Licht fließt ins Parkett. Die Spanier auf dem Podium quetschen einen Tango Argentino aus ihrem Akkordeon und singen in fremden Akzenten. Ich werde mit einer Frau von exotischer Schönheit tanzen. Weiße, gepuderte Arme liegen eng um meinen Nacken. Narcisse Noir quillt aus ihrem Haar. Die Beobachtungsgabe, die ist natürlich auch bei den anderen Texten, die bekannt sind oder die man nachlesen kann, auch ein großes Fund, aus dem er wuchert. Es sind aber auch so klassische kleine Feuilletons. So gibt, habe ich eins gelesen mit großem Vergnügen über Renovierung oder was schlecht ist an der Renovierung im Allgemeinen oder was wie die Nacht ist in Berlin zu dieser Zeit. Oder wie er sich das Leben einer Hexe heute in Berlin oder damals in Berlin vorgestellt hat. Mit viel Fantasie, großer Neugierde und Wissensdurst auch. Also er konnte eben unglaublich gut beobachten und das in Sprache verwandeln. Also man muss ja dann auch dafür eine Sprache finden. Und das ist für einen Reporter schon sozusagen das Fundament seiner Tätigkeit, dass er wie ein rasender Reporter, das Wort wurde dann oft auch benutzt, das war nicht er dann oder Ion Erwin Kisch, aber das ist zeittypisch. Und ich denke, dass Billy Wilder dieses Fundament auch sehr ausgebaut hat. Und damals, er konnte davon auch gut leben. Also er war irgendwie kein armer Mann. Und dann bekam er natürlich dadurch sehr viele Kontakte. Und mit diesen Kontakten hat er sich dann auch in die nächste Branche weiterentwickeln können, nämlich in die Filmbranche. Er hat zwar schon früh auch über Filme mal was geschrieben, er ist gerne ins Kino gegangen, aber das war noch nicht seine Profession im Bereich des Films. Und die wurde es dann so ab 1928 Zunächst war er dann Ghostwriter für andere Drehbuchautoren. Da hatte er noch keinen so starken Namen in der Branche, dass er eigene Drehbücher veröffentlichen konnte, sondern da hat er für andere geschrieben und das kam dann entsprechend auch gut an. Jetzt will ich noch ein bisschen zurück zu den Texten. Da habe ich einen gelesen, da habe ich gedacht, ah ja, da hat er das alles her. Das ist nämlich ein Text über Lebenskunde. Da moniert er, dass es keine Lebenskunde an der Schule zu lernen gibt und verrät ein paar Kniffe, die man im Leben braucht und wie er die sich zugelegt hat. Da dachte ich, da ist jetzt der Fundus, aus dem ein Drehbuchautor seine Arbeit speisen kann. Dann müsste man den Text da irgendwie mit zitieren oder einspeisen in die Sendung. Denn das ist ja interessant, wenn man etwas findet von ihm selber, Frühes findet, wo schon kleine Schlüssel für sein Leben enthalten sind. Die Kunst der kleinen Kniffe. Berliner Börsenkurier, 1. Mai 1927. Ist es nicht eigentlich tief beschämend, ja wahrhaft unerklärlich, dass im Zeitalter der wissenschaftlichen Reklamekunde, der experimentalpsychologischen Berufsprüfung und aller übrigen amerikanisierenden Errungenschaften reibungsloser Lebensbewältigung noch immer jeder einzelne Mensch für seine Person gezwungen ist, sich die kleinen Lebenskniffe selbst anzueignen, 40 Jahre auf die verbrecherischste Weise zu vergeuden, um das zu erlernen, was ihm systematisch gestalteter Unterricht in einem einzigen vermitteln könnte, ein paar Tonfälle, Phrasen, Armbewegungen und ein paar physiognomische Faltenwürfe. Dann freilich steht er da, gebläht von Lebenserfahrung, wie man hochtrabend diese lächerlichen, aber unentbehrlichen Nichtigkeiten bezeichnet, mit jener Meisterbosheit, die dem Lehrling kein Hindernis, nicht das geringste Misslingen ersparen möchte. Wahrhaftig mittelalterlich, diese Lebenszünftelei, die sich langbärtig in dunklen Andeutungen, unheilverkündenden Prophezeiungen und wichtigtuerischen Mahnungen ergeht, statt frisch und fix eine Schule für dergleichen Zeug zu schaffen und dort der Jugend anregend und lebendig den ganzen Schwindel beizubringen. Wir kommen heute zu der Entrüstung, wird, so wollen wir hoffen, in nicht allzu ferner Zukunft der Lehrer zu seinen Schülern sprechen, zu der Entrüstung und ihren drei gangbaren Arten, nachdem wir in der letzten Stunde die Entgegennahme schmeichlerischen Lobes gelernt haben. Lederer, wiederholen Sie kurz das Gelernte. Ganz gut, Lederer, wird der Lehrer sagen. Nur noch etwas tiefer die Stimme, die Handbewegung gegen den Fußboden etwas ausgeprägter und das Ganze 2 Sekunden langsamer. Von Hochstapelei und Lügensignalen ist viel die Rede an vielen Stellen. Nun ist ja Film irgendwie eine große, oder Filme erzählen eine tiefe Wahrheit, aber sie sind auch Illusionen. Sie sind insofern, gehören sie in ein Lügengebäude eben auch rein. Richtig, also das betrifft natürlich vor allem den fiktionalen Film, den Spielfilm. Der Dokumentarfilm verhält sich da noch ein bisschen anders, bemüht sich ja realistisch, authentisch zu sein. Aber hauptsächlich ist Billy Wilder verbunden mit Spielfilm. Und das hat ihm auch Lust gemacht, Spaß gemacht. Das war sozusagen die Triebfeder auch für ihn. Jetzt kommen wir zu Menschen am Sonntag. Das ist ja der erste Film, wo man seinen Namen liest, der allgemein bekannt ist. Und der, wenn man den nochmal sieht, ist der auch sehr beeindruckend, weil der zeigt wirklich das, was der Titel des Films beschreibt, eben Menschen am Sonntag, bei den Tätigkeiten am Sonntag. Und das sind im Grunde ist es ein Dokumentarfilm, aber es ist im Grunde ein Sammelsurium von Geschichten. Ja, das ist das Interessante an dem Film, dass er einerseits dokumentarisch wirkt. Die Darsteller und Darsteller sind Laien, weitgehend jedenfalls. Und das ist eine unglaubliche Produktion damals gewesen für ganz, ganz wenig Geld. Die Personen, die da beteiligt waren, mussten sich sehr einschränken. Vorher war ein Studio gegründet worden. An der Gründung nahmen Robert und Kurt Siodmak, Billy Wilder, Moritz Seeler, auch einer damaligen Produzenten, Edgar Ulmer, auch Fred Zinnemann hat daran mitgewirkt. Das ist, wenn man den Film heute sieht, er ist ganz wunderbar, weil er so authentisch aus dem Jahr 29 dieses Wochenende in Berlin zeigt, wie sich zwei Männer und zwei Frauen, eine fünfte Person ist zu Hause geblieben, wie die sich erst in der Stadt bewegen, dann zum Wannsee fahren, Boot fahren, bestimmte Liebeskonstellationen entstehen. Das ist sowas von einerseits berührend, ganz nah an den Menschen dran. Man ist noch heute begeistert, obwohl es einer der letzten Stummfilme war, wie da das Leben so präsent ist und diese Zeit einem nochmal in Erinnerung gerufen wird. Der Bahnhof Zoo zum Beispiel, wo sich ein Paar umkreist und dann eine Verbindung eingeht. Oder eben der Ausflug dann zum Wannsee und das Baden und Schwimmen und sich gegenseitig untertauchen. Also all die Momente in diesem Film mit einer herausragenden Kamera gemacht. Das war der einzige Profi in dem Team, Eugen Schüftan, der Hauptkameramann, der das wunderbar fotografiert hat. Und sein Assistent war Fred Zinnemann, der übrigens ein Schulkamerad von Billy Wilder war. Auch sind sie zusammen in Wien, da hieß er noch Alfred Zinnemann, zur Schule gegangen. Und Fred Zinnemann später dann kam nach Berlin und hat an diesem Menschen am Sonntag mitgewirkt. Wie wir unseren Studiofilm drehten. Der Montagmorgen, 10. Februar 1930. Die Sache muss sich machen lassen. Ein kleiner Mann springt besessen auf und schlägt auf die Marmorplatte. Seine Brille und die Limonadengläser zittern. Moritz Seeler. Wir sind fünf. Ein Eugen Schüftan, Erfinder irgendeines berühmten Filmtricks, den ich bis heute nicht verstehe, blickt ihn mit halboffenem Mund an. Ohne Geld? Ohne Geld. Dem dritten, Robert Siodmak aus Dresden, zuerst Zeitung, dann Theater, dann Filmverleih, fällt es schwer, nicht aufzulachen. Ohne Atelier? Ohne Atelier. So ins Blitzblaue hinein? Es fragt Edgar Ulmer, 23 Jahre, vor einem halben Jahr aus Hollywood eingewandert, war als Architekt bei Murnaus Sonnenaufgang dabei. So ins Blitzblaue hinein. Der fünfte bin ich, Billy Wilder. Dann wären wir also gegründet? Jawohl, gegründet. Ins Blitzblaue hinein, ohne Atelier, ohne Geld. Es entsteht das Filmstudio an einem Kaffeehaustisch im Juni 1929. Eine Kamera haben wir. Das ist vorläufig alles. Was wollen wir mit ihr drehen? 100 Ideen, 100 Vorschläge. Es kommt zu den ersten Ohrfeigen-Szenen. Wir fühlen, dass wir uns verstehen. In der Friedrichstraße haben Sie etwas davon gehört. Jetzt lachen Sie uns aus. Jetzt hat er ja viele Filme geschrieben, bevor er Deutschland verlassen hat. Das waren größtenteils, man würde heute sagen, konventionelle Unterhaltungsfilme. Oder stimmt das nicht so ganz? Nee, das stimmt nicht so ganz. Zum Beispiel, von dem Film hat er sich später ein bisschen distanziert, aber Der Mann, der seinen Mörder sucht mit Heinz Rühmann, das ist durchaus eine interessante Geschichte. Der Heinz Rühmann will sich umbringen, schafft es aber nicht, beauftragt einen Mörder, ihn umzubringen, lernt dann eine Frau kennen und will plötzlich verhindern, dass er umgebracht wird. Das ist wunderbar erzählt und da war Billy Wilder mit als am Drehbuch beteiligt. Auch zum Beispiel natürlich Ein blonder Traum von Paul Martin mit Lillian Harvey, Willy Fritsch. Das ist nicht nur konventionell im heutigen Sinne, sondern auch Ausdruck der damaligen Freude an der Tonfilmoperette. Oder Madame wünscht keine Kinder und was Frauen träumen. Die Titel klingen natürlich ein bisschen konventionell, aber die Filme sind es keineswegs. Und Billy Wilder hat hier oft auch in Kooperation Drehbücher geschrieben. Das prägt auch seine ganze Arbeit später, dass er als Reporter natürlich allein schreiben musste. In den Drehbüchern hat er sich sehr auf Partner auch mit verlassen. Das wird ganz stark dann in der ersten Phase in Amerika, als er noch nicht so gut Englisch sprechen konnte. Da hat er sehr viel zusammengearbeitet mit Charles Brackett. Aber schon in Deutschland, Max Kolpe, mehrere Drehbücher. Also das hat ihm auch mehr Spaß gemacht, mit jemandem zusammenzusitzen und dann noch präziser zu werden, pointierter zu werden, etwas zu steigern. Eben nicht einsam an der Schreibmaschine zu sitzen, sondern mit jemandem zu kommunizieren und sich immer zu fragen, was können wir noch besser machen? Wo kann man noch was dran arbeiten? Natürlich musste man irgendwann auch mal fertig werden, weil es musste ja auch gedreht werden. Aber diese Zusammenarbeit war für ihn über alle Jahrzehnte ein ganz wichtiger Aspekt. Jetzt gibt es ja zwei Filme aus der amerikanischen Epoche, die eigentlich Filme sind, die in Deutschland spielen. Zweimal ist er sozusagen zurückgekommen. Der eine Film, A Foreign Affair, 1948 noch, ganz nah an den Trümmerbergen, die man natürlich auch sieht, und mit Marlene Dietrich als Hauptdarstellerin. Und wie hat er gesprochen über die Erfahrung, nach Deutschland zu kommen? Also die erste Erfahrung nach Kriegsende war ja, dass er in Deutschland war und in Anführungszeichen auch ein bisschen als Filmoffizier hier gewirkt hat. Also dass er bestimmte auch formale Dinge hier mit geregelt hat und beteiligt war noch an der Realisierung des KZ-Films Die Todesmühlen. Das hinterlässt ja auch Spuren bei jemandem. Auch seine eigene Biografie ist ja geprägt von Auschwitz, von seinen Eltern, seine Mutter umgekommen ist und ermordet wurde. Also das ist natürlich alles für die eigene Biografie sehr wichtig. Er hatte aber das Bedürfnis, eben auch ein bisschen davon aufzuarbeiten. A Foreign Affair gehörte dazu und ist ein wirklich hochinteressanter Film. Auch in dem Verhältnis zwischen Deutschen und Amerikanern, was hier thematisiert wird, auch mit der Musik und mit der Stadtkulisse, also unbedingt sehenswert. Und der nächste ist dann 1, 2, 3, der auch wiederum ein eigenes Schicksal hat, weil er ja im Jahr des Mauerbaus gedreht wurde, 1961, also auch davon mit betroffen war, weil man Dreharbeiten nach München verlagern musste und der Film ein totaler Flop war, weil niemand um diese Zeit, um das Jahr 61, eine Komödie von Billy Wilder sehen wollte. Black market, sneak around the corner. Black market, peek around the corner. Come, I'll show you things you cannot get elsewhere. Come, make with the office, and you'll get your share. Black market, leases for the missus, chewing gum for kisses. Got some broken down ideals, like wedding rings? Shh, tiptoe. Trade your things. I'll trade you for your candy. Some gorgeous merchandise. My camera. It's a dandy. 6x9. Just your size. You want my porcelain figure? A watch? A submarine? A Rembrandt salami, black lingerie from Wien. I sell my goods behind the screen. No ceiling, no feeling. A very smooth routine. You buy my goods, and boy, my goods Akin. You like my first edition. It's yours. That's how I am. A simple definition. You take art, I'll take spam. I'll give you for your ration my passion and maybe an inkling, a twinkling of real sympathy. I'm selling out, take all I've got. Ambitions, convictions, the works. Why not? Enjoy these goods. For boy, these goods are hot. Was würden Sie sagen, was können wir heute noch, also die Filmemacher heute noch, von Billy Wilder lernen? Was kann man von ihm lernen? Man kann lernen, genau zu beobachten und letzten Endes zuzuspitzen, ohne zu übertreiben. Also, dass man irgendwo noch real bleibt, auch wenn sich manche Dinge ins Absurde zu entwickeln scheinen. Im Umgang mit Schauspielerinnen und Schauspielern ist Billy Wilder vorbildlich. Er hat mit unglaublich vielen Stars zusammengearbeitet und sie haben gerne mit ihm zusammengearbeitet, weil er nicht diktatorisch war, sondern kooperativ. Und für viele Filmregisseurinnen und Regisseure ist ja der Umgang mit den Schauspielerinnen und Schauspielern sehr wichtig. Da kann man viel von Billy Wilder lernen. Ich habe Billy Wilder zweimal getroffen. Einmal 1987, da war zum 750 Jahre Berlin eine Ausstellung im alten Hotel Esplanade. Und da wurde Billy Wilder mit einer Ehrenprofessur belohnt. Eberhard Diepken, damals der regierende Bürgermeister, hat ihn da ausgezeichnet. Er hat das sehr genossen und fand das wunderbar und fragte sich immer nur, wie kann ich das meinen amerikanischen Kolleginnen und Kollegen alles erklären. Und dann nochmal 1993 war er hier bei der Berlinale und hat den Ehrenbären bekommen. Das war auch für ihn ein wichtiger Moment. Wir haben 1980 bei der Berlinale ein Retro über Billy Wilder gemacht. Da konnte er nicht kommen. Das war noch vor seinem letzten Film Buddy Buddy. Aber diese Begegnung mit ihm, seine Zuneigung, Aufmerksamkeit, ich werde Billy Wilder nie vergessen. Mir ist noch ein Zitat so sehr im Kopf geblieben, von Billy Wilder, da sagt er, ich hätte gerne ein paar Menschen aus meinen Filmen getroffen. Das ist eine Einstellung, man trifft die wieder vielleicht bei, weiß ich nicht, Louis Malle oder François Truffaut, aber manchmal sind auch großartige Regisseure ja eher Menschenfeinde. Bei ihm ist das überhaupt nicht so. Überhaupt nicht, nein. Also da eben auch wieder, er war kein Diktator, kein Menschenfeind, sondern fühlte sich den Menschen immer sehr nahe. Und das hat ihm bei seiner Arbeit geholfen, aber ich glaube auch in seinem Leben, weil er hatte eine positive Ausstrahlung. Er hatte sehr einen klaren Blick, aber eben auch einen warmen, herzlichen Blick. Und das sind alles Elemente, die in Erinnerung bleiben. Menschen am Sonntag, 1929. Ein Samstag rund um den Bahnhof Zoo. Hektisches Getriebe mit Bahnen und Bussen. Der Tag ist schon geprägt von den großen Erwartungen an den Sonntag. Der Weinvertreter Wolfgang umkreist sie erst, dann spricht er Christel an. Im Café reden sie und kommen sich näher. Und verabreden sich zum Sonntagsausflug an den Wannsee am nächsten Tag. Als Taxifahrer Erwin nach Hause kommt, will seine Freundin Anni sich noch den neuesten Garbo-Film anschauen. Nach einem Streit über das gemeinsame Abendprogramm spielt Erwin entnervt Karten mit dem Nachbarn. Das ist zufällig Wolfgang, den wir schon kennengelernt haben. Zum verabredeten Spaziergang am nächsten Tag bringt Christel eine Freundin mit und Wolfgang hat seinen Freund Erwin dabei. Dessen Freundin Annie ist zu Hause geblieben, um weiter Müßiggang zu treiben. Die beiden Ausflugspaare mischen sich neu. Sie gehen baden, hören Schallplatten und essen Kartoffelsalat mit heißen Würstchen. Später dann ein Bootsausflug zu viert mit Flirts nach rechts und links. Am Ende warten alle wieder auf den nächsten Sonntag. Zu Hause ist, für die anderen, alles beim Alten. An diesem Sonntag jedenfalls. Bei der Premiere des Stummfilms mit Musik wären die Neulinge der Filmkunst am liebsten unsichtbar geworden. Sie hatten etwas Neues gemacht. Authentisch, direkt, lebendig, halb dokumentarisch. Einen Nouvelle Vague-Film, 30 Jahre bevor dieser tatsächlich entsteht, allerdings in Frankreich. Doch Menschen am Sonntag wird ein unerwartet großer Erfolg und begründet für alle Beteiligten eine Karriere. Billy Wilder hat ja seit 1924 als Ghostwriter für andere Drehbuchautoren gearbeitet. Nun wird's ernst. Mit Emil und die Detektive nach dem Kinderroman von Erich Kästner, mit Erich Kästner als Co-Drehbuchautor, der nicht gerade gut mit Billy Wilder zu harmonieren scheint. Doch die Szene, in der ein Zugabteil sich nach dem Genuss von vergifteten Bonbons wie verzaubert nach dem Willen des bösen Diebes Fritz Rasp ausdehnt, so als sei es selbst ein Monster, das dem kleinen Emil sein Geld abnehmen will, wird jedem im Gedächtnis bleiben, der diesen Film einmal gesehen hat. Eine Idee, die Billy Wilder beigesteuert hatte und die den allwissenden kleinen Detektiv und seine Hilfstruppen doch reichlich alt aussehen lässt. Billy Wilder hatte ungefähr ein Dutzend Drehbücher mit und ohne Erwähnung im Abspann in Berlin geschrieben. Als letztes eine musikalische Komödie mit dem damaligen Traumpaar des deutschen Films Lillian Harvey und Willy Fritsch. Ein blonder Traum, in dem die Hauptfigur schon von Hollywood träumt. Der Film war unter der Regie von Paul Martin einer der größten Kassenerfolge der Weimarer Republik. Wenig später war dem Juden Billy Wilder aber klar, dass er Deutschland verlassen musste. Zwei Wochen nach dem Reichstagsbrand 1933 ging er zunächst nach Paris, wo er sogar noch einen Film drehte. Später, in der Filmmetropole an der Westküste der USA, erwarteten ihn schon seine Vorbilder Ernst Lubitsch und Erich von Stroheim sowie andere Emigranten. Die Filmkarriere von Billy Wilder in Amerika begann ebenfalls wieder mit Drehbüchern für andere Regisseure wie Mitchell Leisen, Howard Hawks und Preston Sturges. Dazu passt seine Selbsteinschätzung, dass er vor allem Autor sei. Auch später, als Regisseur, hielt er wenig von Kameramätzchen oder Tricks im Schnitt. Ihm ging es stets um Story und Dialog. Ich bin erstens ein Writer, ein Schriftsteller, zweitens ein Regisseur. Um die Geschichte richtig zu erzählen, will ich nicht zu viele Mätzchen machen. Ich will, dass die Leute überhaupt, dass das Publikum nicht das Gefühl hat, dass da eine Kameracrew war, dass wir Techniker und Mechaniker hatten. Ich versuche, die Geschichte so zu erzählen, als ob das Publikum durch ein Schlüsselloch die Sache da privat sich da anschaut. Ich versuche es so einfach und so elegant wie möglich zu machen. Obwohl Billy Wilder nie wie andere Emigranten mit einer Rückkehr kokettierte, blieb er Deutschland nach dem Krieg verbunden und drehte mehrfach Filme in und über seine alte Heimat. Sein erster Film, noch im Auftrag des US Army Signal Corps, ein 22-minütiger Kurzfilm, beschäftigte sich mit den Verbrechen der Nazis und hieß »Die Todesmühlen«. Er entstand aus Material, das britische und amerikanische Militärs unter anderem im KZ Bergen-Belsen nach der Befreiung gedreht hatten. Eine Aufnahme, die ich nie vergessen werde, das war ein ganzes Feld von Leichen. Die Kamera ist da so da, ungefähr auf diese Höhe. Und da sitzt auf einer Leiche ein sterbender Mann. Das ist das Einzige, was sich bewegt. Und da schaut so in die Kamera hinein. Und dann dreht er sich um, stand langsam auf und fiel über eine andere Leiche aus, halt gestorben. Aber hunderte von Leichen. Dieser Blick des Mannes, das war so also einer der erschüttersten Dinge. Kam ich zurück mit dem Film. Und hab dann der General und der Peli und wir alle saßen da und wir haben das gezeigt. Und ich habe gesagt, also wir müssen diesen Film so viel Deutschen wie möglich, für 45 zeigen. Wilders engste Verwandte waren im KZ ermordet worden. Doch er war nie hasserfüllt gegenüber den Deutschen. Das zeigen vor allem seine beiden im Nachkriegsdeutschland spielenden Filme Eine auswärtige Affäre 1948 und 1-2-3 1961. Es sind Filme der Hoffnung auf ein anderes, neues Deutschland, nicht ohne diverse Seitenhiebe auf die schlechten Angewohnheiten, die übrig geblieben sind. Man schlägt die Hacken aneinander, wenn ein Uniformierter vor einem steht und schleppt manche Schuld mit sich herum, wie Erika von Schlütow, die nun als Nachtclubsängerin für die Amerikaner singt. So auch über das Erblühen der Blumen aus den Trümmern der stark zerstörten deutschen Hauptstadt. Besonders pikant an diesem Lied von Friedrich Holländer ist, dass ausgerechnet Hauptdarstellerin Marlene Dietrich es singt. Die beliebte Frontsängerin der GIs im Krieg. Ein wenig ist dieses Lied auch für sie eine Rückkehr nach Berlin, wo sie einst als fesche Lola in Der blaue Engel zur Stilikone geworden war. Amid the ruins of Berlin, trees are in bloom as they have never been. Sometimes at night you feel in all your sorrow a perfume as of a sweet tomorrow. That when you realize at last they won't return, the phantoms of the past, a brand new spring is to begin. Out of the ruins of Berlin, in der Nacht spürst du von allen Seiten einen Duft, als wie aus alten Zeiten. Dans les ruines de Berlin, les arbres en fleurs parfument ton chemin. In der Radfalina Berlina, Natschnatscha Novaya Vesta. Spürst du von allen Seiten einen Duft, als wie aus alten Zeiten. Dans les ruines de Berlin, les arbres en fleurs parfument ton chemin. In Arras, Berlin, Berlin, das Katana. Zu den Bildern der Ruinen macht der amerikanische Offizier Captain Pringle eine Führung für seine US-Besucher und weiß sogar noch, welche Bomberstaffel welche Häuserzeile zerstört hat. Eine bittere Satire auf den amerikanischen Traum, der sich hier nur in der Sieger- und Doppelmoral der Besatzer manifestiert, die doch nur die Verlierer- und Doppelmoral der Besiegten spiegelt. Eine auswärtige Affäre, 1948. Captain Pringle hat sich im besetzten Berlin gut eingerichtet, mit einer deutschen Geliebten, die im verruchten Nachtclub Lorelei singt. Doch Erika von Schlütow spielt ein doppeltes Spiel. Ihr Ex-Geliebter ist eine Nazi-Größe, die sich versteckt hält. Alles scheint zunächst im Gleichgewicht, bis die amerikanische Senatorin Phoebe auftaucht, die Moral der amerikanischen Truppen kontrollieren will. Die Amerikanerin Phoebe geht manches Risiko ein, besorgt sich auf dem Schwarzmarkt aufregende Kleidung für den verruchten Auftritt. Unaufhaltsam bewegen sich die Antagonisten aufeinander zu und lassen Erika von Schlütow als heimliche Siegerin zurück. Johnny, hurry, darling, it's been so long. Hi. What has mein kleiner Liebling been doing? How much of a Nazi were you, anyway? Johnny, don't be cross now. I love you very much. Now, isn't that nice? I want to go with you to America. I want to climb the Statue of Liberty. Gleich geht's weiter mit Nobody's Perfect, eine lange Nacht über Billy Wilder. Zweite Stunde, wie würde Lubitsch es machen? Und wie hat es Wilder gemacht? Die Geheimnisse des genialen Erzählers. Ariane, Liebe am Nachmittag, 1957. Wenn der verflixte Vater nicht wäre. Er ist Privatdetektiv und rechnet seiner liebeshungrigen Tochter Ariane vor, dass in 40.000 der Pariser Hotelzimmern gerade jetzt eine Frau ihren Ehemann betrügt. Das ist seine Geschäftsgrundlage, denn er jagt die untreuen Liebhaberinnen. Freimütig diskutiert er die kuriosen Geschichten, die er dabei erlebt, mit seiner schönen jungen Tochter. Immer wieder taucht der Name Flanagan auf, ein eleganter Geschäftsmann, der seine Liebeshändel über den gesamten Kontinent verteilt betreibt. Gleichzeitig abgestoßen und angeregt mischt sich Ariane beim nächsten Fall mutig ein. Als der gehörnte Ehemann aufkreuzt und seine Frau endlich auf frischer Tat ertappen will, und das tut er mit gezogener Waffe, findet er unter einem Schleier nur das junge Mädchen in den Armen des großen Verführers. Im letzten Moment hat sie einen Plan zur Rettung des ruchlosen Romeos entworfen und ihn eingeweiht. Doch ihre Rettung ist nicht ganz selbstlos, denn sie hat sich rettungslos in Flanagan verliebt. Sie beginnen die titelgebende, scheinbar bedeutungslose Affäre ausschließlich am Nachmittag. Der eitle, elegante Gockel erfährt nicht einmal ihren Namen und wird durch die bedingungslose Liebe der jungen Frau nach vielen Verwicklungen eines Besseren belehrt. Fast ist er schon im Zug davongereist, da nimmt er sie endlich in seine Arme. Da kommt die bestellte Zigeunerkapelle mit ihrer romantischen Musik kaum noch hinterher. Liebe am Nachmittag gilt als der Film, bei dem Billy Wilder dem leicht lockeren Stil seines Vorbildes Ernst Lubitsch 1957 am nächsten gekommen ist. Später ließ er sich von Saul Steinberg ein Schild malen, auf dem war Billy Wilders Wahlspruch notiert: How would Lubitsch do it? Der hing bis zu seinem Lebensende im Büro, und wenn Wilder nicht mehr weiter wusste, fiel sein Blick auf diese Weisheit. Vom berühmten Lubitsch-Touch ist in Billy Wilders Filmen nicht mehr viel zu spüren. Er hat bald seinen eigenen Stil gefunden. Paris, der Handlungsort von Liebe am Nachmittag, war auch Billy Wilders erste Station, als er 1933 Deutschland verließ. Dort schlug er sich kurze Zeit als Ghostwriter für französische Autoren durch und realisierte schon einen einzigen Film als Regisseur, Mauvaise Graine mit Daniel Darrieux. Eine Gangstergeschichte im Stile der französischen Melodramen dieser Zeit. Doch sein eigentliches Ziel war natürlich die Weltfilmmetropole Hollywood, wo er seine Vorbilder treffen wollte. Erich von Stroheim und vor allem Ernst Lubitsch und ihnen nacheifern. Die deutsche Emigrantenkolonie war gut vernetzt und sie half ihm, Fuß zu fassen. 1936 nahm ihn Paramount Pictures unter Vertrag, zunächst als Drehbuchautor. Doch schon in dieser Zeit wurde ihm sein Traum erfüllt. Er durfte mit den beiden arbeiten. Für Lubitsch schrieb er gemeinsam mit Charles Brackett die Drehbücher für zwei seiner berühmtesten amerikanischen Filme, Blaubarts achte Frau 1938 und dessen Meisterwerk Ninotchka 1939. Die linientreue Kommunistin Ninotchka wird nach Paris geschickt, um drei Genossen zu überwachen, die verdächtigt werden, einen arg verwestlichen Lebenswandel angenommen zu haben. Dabei sollten sie doch nur die Juwelen des Zaren an den Meistbietenden verhökern. Ninotchka bringt die drei wieder auf den rechten Weg, aber dann lernt sie den Grafen Leon kennen, der doch eigentlich nur die Rechtsverfahren einer dubiosen Großherzogin abwickeln soll, die auch hinter den Juwelen her ist. Zur Überbrückung der Wartezeit führt Leon die gestrenge Politkommissarin in die Gesellschaft ein und versucht sie Schritt für Schritt an den Lebensstil der Bourgeoisie in Paris zu gewöhnen. Später, zurück in Moskau, im Heimatland der Werktätigen, trauern die drei Genossen und Ninotchka den schönen Zeiten in Paris nach. Doch erst als die drei zu neuen Geschäften nach Konstantinopel aufbrechen, wird ihnen wieder Ninotchka zur Kontrolle nachgeschickt. Überraschenderweise taucht dort auch Leon auf, der hinter allen die drei anschwärzenden Briefen steckte und sie in Wahrheit nur endlich überzeugen will, im Westen zu bleiben. Diese doppelte Verführung gelingt auf der ganzen Linie. Als die Ninotchka zum ersten Mal, also sie kommt nach Paris an und sie kommen da in die Halle vom Ritz-Hotel, und als sie zum Aufzug gehen, da ist eine Reihe von Vitrinen, wie das im Hotel ist. Also da sind Kleider und da sind Silberdinge. Und da ist eine Vitrine, die hat drei Hüte. So französische Hüte von der Mode, ein bisschen übertrieben. Und da bleibt sie da stehen und dann geht sie in ihr eigenes Zimmer, macht die Schlafzimmertür zu, dann öffnet sich in einem kleinen, sie hat einen Closet. Ja, einen kleinen Schrank. Ja. Und sieht noch, dass niemand zuhört, dann macht sie also diese Schublade auf und da aus der Schublade nimmt sie jetzt einen dieser drei Hüte. Hüte, ja. Und setzt sich den an und schaut sich den Spiegel, setzt sich dahin und schaut sich den an. Und wir wissen genau, die Frau ist verdorben. Billy Wilder erzählt frei heraus, wie er es gemacht hat, in seinem Drehbuch für Ernst Lubitsch, zu dessen Meisterwerken Ninotchka zweifellos gezählt werden muss. In den kleinen Dingen, zum Beispiel unter dem topfartigen Hut der Garbo, steckt die eigentliche Botschaft. Das hatte er nicht nur als Reporter, sondern auch als Meisterschüler von Ernst Lubitsch gelernt, der ihn in Hollywood nur zu gerne unter seine Fittiche genommen hatte. Für den Film wurde im Trailer mit dem Slogan geworben »Garbo loves«. Endlich lachte die makellose Filmgöttin mit der strengen Miene einmal laut auf. Das wollten 1939 alle sehen. Dass diese und andere Ideen der eleganten Liebeskomödie aus der Feder des Deutschen in Hollywood stammten, hat damals niemand registriert. Und auch nicht, dass Wilder und Lubitsch schon den Kalten Krieg ironisch voraussahen, konnte keiner ahnen. Weswegen Wilder in seinem Film A Foreign Affair 1949 noch einmal so deutlich auf Motive von Ninotchka eingehen musste. Auch Marlene Dietrich glaubt nur an wenige Glücksmomente im Hier und Jetzt und das in den Trümmern von Berlin. Den hedonistischen drei Genossen hat er dann 1961 noch einen weiteren Auftritt ermöglicht in 1, 2, 3. Wie man eine Pointe herausstellt und ihr noch einmal eine Wendung gibt, konnte Billy Wilder übrigens bei jedem öffentlichen Auftritt aus dem Stegreif demonstrieren. Da musste ihm Helmut Karasek bei den Berliner Lektionen 1987 nur das Stichwort »ausverkauft« liefern, um gleich eine ganze Filmszene zu kassieren. Ausverkauft, ja. Da ist eine Geschichte über ausverkauft, wenn ich die erzählen darf. Das war ein Stück namens My Fair Lady in New York. Das war also der größte Erfolg aller Zeiten bis heute. Aller Zeiten im Theater, im amerikanischen Theater. Es war unmöglich, Tickets dafür zu bekommen. Und der Mann, der eine Mann, der wollte seine Frau eine Freude machen und hat ihr versprochen, er wird zwei Tickets kaufen. Unmöglich, nichts ist zu verändern. Um $800 kriegte er zwei Tickets für die Matinee. $800, also die gingen dahin, also gesteckt voll, Riesenapplaus, erster Akt, herrlich. Der Vorgang geht hinunter und der Mann sieht sich da um und da ist ein anderer Mann, ein älterer Mann, mit einem leeren Stuhl daneben ihm. Und er sagte, passen Sie auf, das ist nicht meine Affäre, aber ich möchte wissen, wir haben $800 dafür die Matinee-Tickets gezahlt. Was ist denn mit dir, was ist da passiert? Ist das, sagte also meine Frau und ich, verstehen Sie, wir wussten, dass das kommt und wir haben schon im letzten November zwei Tickets gekauft. Und leider ist jetzt also meine Frau gestorben. Und der Mann sagt also, das ist ja traurig, aber hätten Sie nicht jemanden von Ihrer Familie, dem könnten Sie das Ticket geben, einer Tochter, einem Sohn oder einem guten Freund, nicht wahr? Sagt er, das ist es ja eben, die sind alle beim Begräbnis. Auch an dieser kleinen Anekdote kann man die Methode Billy Wilders schon gut erkennen. Eine Alltagssituation, ein Rätsel. Und dann die Auflösung, die alle Erwartungen aushebelt. Wie war Billy Wilder im echten Leben? Fragen an Gundolf Freiermuth. Er war als Journalist tätig, unter anderem beim Stern und bei der inzwischen legendären Transatlantik. Als Medientheoretiker beschäftigt er sich heute mit der Ästhetik und der Entwicklung von Spielen und ist Professor für Filmgeschichte an der Internationalen Filmschule in Köln. 1993 hat er eine Studie über die Spuren deutscher Emigranten veröffentlicht. Bei den Recherchen dazu hat er auch Billy Wilder getroffen. Mitte der 80er Jahre, 1985, hatte ich in der Tat das Glück, Billy Wilder zu treffen. Ich war in den USA, um für ein größeres Projekt zu recherchieren. Das Buch ist 1990 erschienen, es hieß Reise in die Verlorengegangenheit. Und ich traf Billy Wilder in seiner Wohnung, das erinnere ich noch sehr gut, im Sommer 85, er wurde dann ja ein wenig später 80 Jahre alt und das war dann auch der erste Text, den ich über ihn geschrieben habe. Und das Unglaubliche an Billy Wilder war, dass er überhaupt nicht alt war. Nicht? Ich war darauf irgendwie eingestellt, einen Menschen zu treffen, der in etwa das Alter meines Großvaters hatte. Stattdessen traf ich einen zappligen, unruhigen Menschen, der es schaffte, noch ungeduldiger zu sein, als ich es war. Das war beachtlich. Also Billy Wilder sah zwar natürlich aus wie Mitte, Ende 70, aber er verhielt sich eigentlich mehr wie ein 14-, 15-Jähriger. Es war wunderbar. Und der Fotograf drehte schier durch, weil ihm der Billy Wilder immer wegrannte und er musste immer hinterher rennen. Rannte auf und ab. Ich auch. Ich wollte es auf dem Tonband aufnehmen. Ich rannte dann auch immer mit dem Tonbandgerät hinter ihm her. Und wir marschierten alle drei in dieser Wohnung in Beverly Hills wie die Verrückten hin und her. Es war sehr amüsant und hinterher für die Leute, die das Interview abtippen sollten, eher schmerzhaft. Ich habe ihn dann später noch häufiger getroffen, aber nicht mehr in seiner Wohnung, sondern in seinem Büro in Brighton Way. Und das war so ein Büro, da dachte man, man käme in einen Chandler-Film. Lange Gänge, Türen mit Milchglasscheiben, wo die Namen drauf standen, die dann nach dem Tod abgekratzt werden, wie in Mortys Falcon. Und da saß er dann ganz am Ende des Raumes an seinem Schreibtisch. Und über dem Schreibtisch hing dieses berühmte Schild, das habe ich damals auch fotografiert, How would Lubitsch do it? Dass er sich hat anfertigen lassen für seinen ersten Film und das immer in seinem Büro hing, all die Jahre, hing dieses Schild immer, How would Lubitsch do it? Wie würde Lubitsch das jetzt richtig machen? Und viele Jahre später dann, 1991, war ich bei Volker Schlöndorff im Büro in Babelsberg, als der das Studio Babelsberg übernommen hatte. Und da hatte der sich handgemalt ein Schild über seinen Schreibtisch gehängt, How would Billy do it? Und dann habe ich zu Volker gesagt, ja, und hast du das mal Billy gesagt? Und dann hat er gelacht und hat gesagt, ja, das habe ich ihm gesagt. Und dann hat Billy gesagt, Billy wouldn't do it. Billy würde das nicht machen. Und er hat ihm das sozusagen abgeraten, das Studio zu übernehmen. Denn das habe ja schon seinen guten Freund und sein großes Vorbild Lubitsch ruiniert, Studiochef zu werden. Charakteristisch an der amerikanischen Zeit von Billy Wilder ist aber doch, dass er mit der Industrie kooperierte. Billy war sozusagen ein Professional, darauf war auch sehr stolz. Allerdings hat er natürlich versucht, diese Industrie für sich zu benutzen, ihre Herr zu werden. Ich habe ihn mal gefragt, warum haben Sie, also hat er immer wieder betont, ich bin ein Writer, ich bin ein Autor, ich bin Autor. Das ist das Hauptsächliche und das steht ja auch auf seinem Grabstein, dass er ein Writer ist. But then nobody is perfect. Und ich habe gedacht, warum haben Sie denn ins Regiefach gewechselt? Und dann hat er gesagt, ja, weil das die einzige Möglichkeit war, dafür zu sorgen, sorgen, dass meine Filme so verfilmt wurden, wie ich sie geschrieben habe. Und dann habe ich gesagt, ja, und dann, aber in Hollywood sind sie ja auch noch Produzent geworden. Und er war ja der erste Mensch, der je drei Oscar auf einmal bekommen hat für denselben Film, nämlich als Autor, Regisseur und Produzent. Und dann lachte er und sagte, weil ich ein Eckbüro wollte. Und das Eckbüro ist natürlich das Symbol der Macht, der Produzentenmacht. Das heißt, er hat die Industrie sozusagen analysiert und hat erkannt, wie man als Autor in dieser Industrie sich seine Stoffe verwirklichen kann. Eben nur in dieser heiligen Dreieinigkeit, neben nicht allein Autor zu sein und auch nicht nur noch dazu Regisseur zu werden, sondern man muss obendrein auch noch Produzent sein. Dann kann man in dieser Industrie verwirklichen, was man sich vorgestellt hat. Und ausgerechnet diese Bürowelt hat er ja in dem Film, für den er diese vielen Oscars bekommen hat, The Apartment, hat er ja da zum Thema gemacht und glasklar beschrieben. Ja, das war eines seiner großen Talente, dass er als Insider sozusagen, als jemand, der eine Welt kannte oder sich eine Welt angeeignet hat, sie dann nach der Analyse so wunderbar auseinandernehmen, also die Analyse nimmt er ja schon auseinander, aber dann so wunderbar neu zusammenzusetzen, eben mit dem kritischen Auge, nicht von jemand, der von außen drauf schaut, mit Verachtung, sondern jemand, der von innen drauf schaut, mit großer Kenntnis und einem, ja, wie man ja häufig sagt, sardonischen Humor. Er musste sich in Amerika zurechtfinden. Er musste lernen, wie man da verstanden wird. Er musste da seine Projekte unterbringen. Wie hat er das geschafft? Viele der Emigranten, also Fritz Lang zum Beispiel, die haben ja da erstmal große Schwierigkeiten gehabt, die amerikanische Kultur überhaupt zu begreifen. Ja. Ich denke, da kommen zwei, drei Sachen zusammen. Er hatte zum einen, in Anführungsstrichen, Glück. Ich habe da mal mit Gottfried Reinhardt drüber geredet, der ja als ganz junger Mann in die USA 33 fliehen musste. Billy Wilder war 6, 7 oder 8 Jahre älter. Aber er war natürlich trotzdem noch ein relativ junger Mann. Und das ist etwas, was wir durch das Exil beobachten können, leider, wenn Sie so wollen, dass es natürlich den Jüngeren leichter gefallen ist als den Älteren. Er hatte natürlich in Deutschland, in Berlin, einige Erfolge gehabt, aber sozusagen nicht den ganz, ganz großen Erfolg. Also das heißt, der Erfolg war da, aber er war nicht so groß. Und Wilder hat mehr als einmal gesagt, Hitler hat die Sache nur beschleunigt. Ich wollte sowieso nach Hollywood. Also es war auch der Wille da, diese Liebe zu Amerika. Aber seine Mutter war ja sehr Amerika begeistert. Sie hat ihm das mitgegeben. Er war jung genug, um das noch leisten zu können. Und zum Zweiten, glaube ich, hat er etwas, was mich sehr für ihn eingenommen hat und vielleicht ihn auch ein bisschen für mich. Wir waren ja beide Reporter sozusagen. Wir haben beide als Reporter angefangen. Und als Reporter ist man so eine Form von Ethnologe. Man muss sich auf die Gemeinschaft, in die man als Fremder reinkommt und über die man schreiben will am Ende, das ist ja das Ziel eines jeden Reporters, muss man sich irgendwie angleichen. Man muss verstehen, nicht allzu sehr aufzufallen, damit die sich natürlich verhalten und damit man sieht, wie das eigentlich dazugeht, wenn man nicht da wäre. Und diese Reporterfähigkeit, die hat Billy Wilder auf Amerika angewendet. Das hat er auch direkt gesagt. Er hat gesagt, ich habe dieses Land recherchiert. Er wohnte die ersten Monate, erzählt er, im heutigen Chateau Marmont, in dem berühmten Hotel, das damals ein Apartmentgebäude war, hat sich ein Zimmer mit Peter Lorre geteilt. Diese Geschichte hat er mehrfach erzählt. Ich wachte oft nachts schweißgebadet auf und dachte, Peter Lorre in meinem Zimmer. Und dann habe ich mich aber beruhigt und habe gesagt, ich bin viel zu alt für ihn. Und ich habe das Land recherchiert. Ich bin zu den Zeitungskiosk gegangen, habe mir Comics gekauft und habe damit versucht, Englisch zu lernen, aber gleichzeitig eben auch Alltagssituationen zu erfassen, wie sie in den Comics dargestellt wurden. Und ich bin jeden Tag ins Kino gegangen. Am Anfang habe ich von den Filmen nicht viel verstanden, aber dann wurde es immer mehr. Er hat das Land also versucht zu erkunden und es zu seinem eigenen zu machen oder wie ein Reporter zumindest unter den Eingeborenen zu leben. Und ich glaube, daher rühren ja auch diese großen amerikanischen Filme, wie auch die großen deutsch-amerikanischen Filme, die er gedreht hat. Er hat ja einige Filme gedreht, in denen sozusagen Deutschland und Amerika aufeinander trafen. Und die beiden Heimaten, die er gehabt hatte, nachdem er aus Wien weggegangen war, Berlin und Hollywood, so aufeinanderprallen zu lassen. Ist in seinem Humor auch noch so ein jüdisches Element zu erkennen? Sicher, sicher. Wie nicht? Er ist ja sozusagen aufgewachsen in einer Kleinstadt im K&K-Reich, Österreich, Ungarn, nach dem Ersten Weltkrieg untergegangenen Vielvölkerreich, in dem die jüdischen Bürger verschiedener Nationen heute eine ganz wichtige Rolle spielten. Wir kratzen den Humor so ein bisschen an. Mhm. Was ist eigentlich das Geheimnis des Humors von Billy Wilder? Dass diese Filme immer noch einen so berühren. Natürlich wird da Amerika dargestellt, aber das ist ja Weltsprache, Weltkinosprache, die er da spricht. Und was ist das Geheimnis seines speziellen Humors? Wir reden alle immer von Lubitsch, gut, aber Billy Wilder hat ja noch was Spezielles da hinzugefügt. Das viel Böseres sozusagen noch hinzugefügt. Der Lubitsch-Touch war ja ein sanfter, ein eleganter Touch. Ich glaube, das Geheimnis weiß ich nicht, ob das Geheimnis von Billy Wilders Humor so einfach zu ergründen ist. Ich wünschte, ich würde es kennen, dann könnte ich ja auch so humorvoll sein. Aber ein Kennzeichen, was man deutlich sehen kann, ist eine grundsätzliche Respektlosigkeit, die aber nicht einhergeht mit Verachtung der Menschen. Das ist ja der Grund, warum dieser Humor funktioniert hat. Er ist gänzlich respektlos, nichts ist heilig, aber die Charaktere bleiben erhalten, sie bleiben mögliche Identifikationsfiguren. Es wird nicht über sie gelacht in einem bösen Sinne, sondern man lacht eigentlich, wie die selbst lachen müssten, wenn sie in der Situation Zuschauer wären. Das ist eigentlich, glaube ich, das Geheimnis, dass, wenn wir zum Beispiel an einen Film denken wie Foreign Affair, Ende des Krieges in Berlin, also zumindest die Dokumentaraufnahmen dafür sind, die Location-on-Location-Shots sind in Berlin entstanden mit Marlene Dietrich, wo es ja ganz wesentlich darum geht, dass zwei Frauengestalten aufeinandertreffen, zwischen denen sich der Held befindet, die amerikanische Abgeordnete, die ja sozusagen das Gute vertritt, die Siegermächte, die aber gleichzeitig wahnsinnig verklemmt und prüde ist, und auf der anderen Seite Marlene Dietrich, die zwielichtige Schwarzmarkthändlerin, von der nicht ganz deutlich wird, wie tief sie eigentlich mit den Nazis sich hat eingelassen, wenn sie in die Geschichte verwickelt war, die aber gleichwohl eben nicht prüde ist, eine wärmere Menschlichkeit und auch eine starke Verführungskraft ausstrahlt. Und über beide Figuren macht Wilder sozusagen Witze, über beide lachen wir. Aber in beiden Fällen gewinnen wir auch Verständnis. Wir verurteilen nicht Marlene Dietrich komplett und wir lachen nicht nur über diese prüde Abgeordnete aus dem mittleren Westen, die so weltfremd und auch hilflos in diesem ihr fremden Umfeld Berlin nach dem Krieg herumstoltert. Wir fühlen eigentlich mit beiden mit, während wir über sie lachen. Und das ist, glaube ich, das Geheimnis. Respektlosigkeit, Boshaftigkeit ohne Verachtung. Und dann ist es ja so, dass in dieser Figur der Amerikanerin, da steckt ja ein bisschen auch Ninochka. Ninochka wird verführt vom Kapitalismus und auch diese doch sehr dröge Amerikanerin, die es großartig findet, dass 60% in ihrem Heimatstaat Republikaner wählen. Ja, die wird auch ein bisschen hier von der Lust der Freiheit in diesem neuen Berlin angetatscht. Ja. Wir können in der Tat sehen auch, dass es gewisse Muster gibt in seinen Filmen, Strukturmuster. Also, wir haben gerade sehr richtig diesen Vergleich zwischen Ninochka und dieser amerikanischen Abgeordneten, die Situation, das korrumpiert werden, sozusagen die große Heiligkeit der Figur am Anfang, die einerseits für den Kommunismus oder auf der anderen Seite für das amerikanische Republikanertum steht und die in beiden Fällen von ihrer Umwelt sich korrumpieren lassen. Und damit, das ist natürlich komisch, aber gleichzeitig beweisen sie damit auch ihre Menschlichkeit. Ähnlich gibt es ja in Ninochka die drei Kommissare und die haben wir wieder alle drei in 1, 2, 3. Also dieselbe Grundstruktur, wieder die drei Kommissare, die kommunistischen Kommissare in Ost-Berlin, wenn ich mich recht erinnere, war Ralf Wolter, der große deutsche Schauspieler Ralf Wolter war einer von ihnen. Also er hat gewisse Grundstrukturen übernommen, die eben für eine gewisse Komik sorgen, weil diese drei Kommissare ja jeweils für drei Positionen stehen und sich darin sozusagen Haltungen verkörpern lassen, ja. Ich finde ja unterschätzt oder weitgehend unterschätzt in dem, was ich so lese, die Liebesgeschichten von Wilder. Also Ariane, Liebe am Nachmittag zum Beispiel mit Audrey Hepburn und Sabrina. Das sind so Filme, die werden mehr so am Rande behandelt. Aber ich habe Ariane jetzt nochmal gesehen. Das ist ein wunderbarer, romantischer Film. Ja, das auch Avanti Avanti, ein ganz, ganz wunderbarer Film. Das ist ja auch das Großartige an Billy Wilder, dass er diese Bandbreite hatte. Er war eben nicht sozusagen ein Genre-Regisseur, hat Genre auch im Grunde zu Unrecht, wie ich finde, aber Genre verachtet, sondern er hatte diese Bandbreite. Wenn man sich das anguckt, was er im Laufe seiner Karriere für Filme gemacht hat, dann geht das ja eben von Komödien über große Liebesgeschichten hin, natürlich zum Film Noir, den er ja im Grunde mit Double Indemnity, wie heißt das auf Deutsch, Frau ohne Gewissen, Double Indemnity im Grunde ja konstituiert hat, das Genre, indem er die beiden existierenden Elemente, so ein bisschen Citizen Kane und ein bisschen Maltese Falcon. Und er hat ja sozusagen ganz entscheidende Elemente dieses Film-Noir-Genres dann 1944 mit Double Indemnity definiert. Auch gerade indem er vieles aus dem deutschen Film der 20er Jahre, den Stummfilm-Expressionismus, die Liebe zum Dokumentarischen mit rüber gerettet hat. Nicht? Also diese berühmten Dinge, dass er in Double Indemnity mitten im Krieg eben darauf bestand, dass so etwas wie der Supermarkt nicht nachgebaut wird im Studio und künstlich aussieht, sondern dass da in der Tat, obwohl Nachtdrehs verboten waren, in einem Supermarkt, einem tatsächlichen Supermarkt gedreht wird. Genauso die Bowlingbahn oder das Drive-In. Also diesen Versuch in die Kunstwelt des Film Noir, die er ja mit kreiert hat, gleichzeitig diese realistisch semi-dokumentarischen Elemente mit hereinzubringen. Also er hat diese ungeheure Bandbreite gehabt, die natürlich in den 50er Jahren ihm die größten Erfolge, die meisten Oscars und so, wenn sie wollen, hat er für seine Komödien bekommen. Aber das Werk ist ja viel, viel größer. Diese Genauigkeit der Milieus, die er so einbringt, da erinnert er ja auch wieder an Erich von Stroheim, der dafür verrufen war, dass er den Luxus nicht nur ausstellte, sondern dann richtig im Blick haben wollte. Ja. Auch wenn die Schublade nie aufgemacht wird, in der Schublade müssen die Seidenhemden liegen. Lassen Sie uns über die Schauspieler reden. Mhm. Erstmal die Frauenfiguren. Mhm. Das ist Marilyn Monroe, Marlene Dietrich haben Sie eben erwähnt. Barbara Stanwyck und Shirley MacLaine, die er ja quasi in The Apartment so wirklich entdeckt hat und in Irma Ladus dann zur Vollendung gebracht hat. Wie war sein Verhältnis zu diesen Schauspielerinnen? Ja, ich glaube, Marlene Dietrich war insofern da eine Ausnahme gestellt, als er mit ihr ja auch wirklich eng befreundet war. Auch schon bevor er mit ihr gedreht hat. Das war ja der Institution des deutschen Filmexils, Marlene Dietrich. Und über die hat er auch immer viele witzige Anekdoten erzählt. Eine, die mir gerade einfällt, ist, dass er mal gesagt hat, also Marlene, du musst ein bisschen aufpassen im Krieg. Also er war ja auch Filmoffizier. Du musst ein bisschen aufpassen. Die Leute sagen alle, du hast eine Affäre mit Eisenhower. Und da hat sie gelacht und hat gesagt, das geht doch gar nicht. Ich bin doch immer an der Front. Ja, und der Oberbefehlshaber natürlich nicht an der Front war. Ja, der Gegensatz dazu ist jetzt Marilyn Monroe. Ja, Marilyn Monroe, das war ja, wie wir alle wissen aus der Filmgeschichte, ein äußerst angespanntes Verhältnis, was die beiden miteinander hatten, weil Billy Wilder ja schon auf dem Set, also nicht wie Fritz Lang, ja, aber doch irgendwie der Herr war, der das Sagen hatte. Und Marlene Dietrich sagte zum Beispiel, hat das nie in Frage gestellt, aber Marilyn Monroe hat das in Frage gestellt. Sie ist halt stundenlang nicht gekommen, alle haben gewartet, weil sie noch geschlafen hat und dann ist sie manchmal gekommen und war auch nicht ganz wirklich ansprechbar. Es gibt ja, was sein Verhältnis zu Marilyn Monroe angibt, eigentlich zwei Geschichten, die man erzählen kann. Das eine ist diese berühmte Anekdote, dass man ihn, einen Reporter ihn gefragt hat, nach dem letzten Film mit Marilyn Monroe, bei dem es ja bei den Dreharbeiten etwas drunter und drüber ging, ob er also noch einmal, weil es ja ein großer Erfolg gewesen ist, noch einmal einen Film mit ihr drehen würde. Und da hat er gesagt, ich habe meinen Steuerberater und meinen Psychoanalytiker um Rat gefragt. Und der Steuerberater hat gesagt, Billy, dafür bist du zu reich. Und der Psychoanalytiker hat gesagt, Billy, dafür bist du zu krank. Er hat aber gleichzeitig auch zum Beispiel in einem Interview, das ich mit ihm geführt habe, gesagt, dass man das auch hinnehmen musste. Es sei ihm zwar sehr schwer gefallen, aber er sagte, aber wissen Sie, ich habe diese Tante in Wien und diese Tante, die liebt mich wahnsinnig. Und wenn ich die jetzt holen würde für die Hauptrolle, die wäre jeden Morgen 2 Stunden vor Drehbeginn da. Und sie würde alles machen, was ich sage. Aber das Problem ist, niemand würde den Film sehen wollen. Es gibt ja so einige geheimnisvolle Dinge beim Film. Und das eine ist, dass die Kamera letztlich entscheidet, ob jemand wirklich ein großer Star wird. Das kann man nicht wirklich aufbauen, obwohl das immer wieder versucht worden ist. Das erzählt man von der Garbo, da ist es das Gesicht. Und von Marilyn ist das der ganze Körper. Es gibt zum Beispiel diese eine Szene in Manche mögen's heiß. Das ist die Einführungsszene für Marilyn Monroe. Da geht sie am Zug entlang und dann kommt aus dem Zug so ein Dampf. Und wie sie darauf reagiert, das ist die ganze Person ist da schon drin. Und ich habe dann Fotos gesehen, wo man Billy Wilder sieht, wie er das ausprobiert hat, wie er durch den Dampf geht. Mhm. Also der hat das sehr bewusst gemacht. Das sind dann diese großen Momente, ne, die so klein anfangen. Und dafür muss man als Filmemacher dann auch einen Blick haben. Ja, das Erstaunliche ist ja, ich weiß es jetzt nicht konkret von dieser Szene, die Sie beschrieben haben, diese Dampfszene, wo sie so ausweicht. Aber das Überraschende ist ja, dass viele dieser Dinge, wo man denkt, da ist im Drehen mit den Schauspielern oder Schauspielerinnen gearbeitet worden, dass die sich im Drehbuch fanden. Dass Billy Wilder ja ganz, ganz genau Drehbuch geschrieben hat, sozusagen. Er hat allerdings eine Sache auch gemacht. Er hat, wenn er gewusst hat, wer es nun wird, er hat ja oft geschrieben, mit bestimmten Schauspielern, das Studiosystem hat das ja erlaubt, wenn Sie so wollen, mit bestimmten Schauspielerinnen oder Schauspielern im Kopf. Wenn dann aber die dann aus nicht vorhersehbaren Gründen nicht frei waren, dann er hat ja immer mit einem Co-Autor geschrieben, sind die beiden Drehbuchautoren dann doch ringgegangen und haben das Drehbuch auch wieder für diesen neuen Schauspieler oder Schauspielerin, die jetzt diese Hauptrolle spielte, angepasst. Weil Wilder ja sagte, Schauspieler, es gibt gute und schlechte, aber auch die Besten sind nicht perfekt. Nobody is perfect. Man kann sie nicht in eine Rolle zwingen, die sie nicht spielen können, sondern man muss die Rolle dann für diese großen Schauspieler auch ändern. Und dazu war er ja auch bereit. Das hat er ja dann auch getan. Das, was der Billy Wilder auch so perfekt versteht, diese eingewebten Lügensignale, diese Hochstapelei im Filmemachen und in den Figuren, das so im Blick zu behalten. Das ist ja immer mitgedacht und das muss man deswegen auch, dass der Drehbuchautor auch Regie führt, muss man im Verein mit den Schauspielern darauf achten. Und man macht dann am besten auch noch die Produktion, beziehungsweise zum Beispiel mit Diamond war es ja seinem langjährigen Drehbuchpartner Diamond war es ja dann so, dass der eigentlich die Produktion gemacht hat, sodass eigentlich beide Autoren auf dem Set waren, der eine als Regisseur, der andere als Produzent und dadurch auch, sag ich mal, die Integrität des Drehbuchs oder auch dessen notwendige Anpassung sozusagen unmittelbar erfolgen konnte, aber immer aus der Perspektive sozusagen dieser Autorenhoheit. Ja, lassen Sie uns nochmal über die Männerfiguren reden. Jack Lemmon ist natürlich herausragend. Da sieht man, dass sich da zwei sehr gut verstehen. Und das war ja auch privat eine Freundschaft. Also sie haben ja 7 oder 8 Filme zusammen gemacht und das war auch privat eine enge Freundschaft, ja. Ja, und der Jack Lemmon versteht es eben, diesen kleinen Brüche der Charaktere immer so hervorzukehren und in einen Witz zu drehen. Und naja, ich meine, bei Manche mögen's heiß, da der Schluss, der berühmte Schluss, ist natürlich im Grunde die Forderung nach der Schwulennähe, kann man sagen. Ja, es ist ja eine Adaptation. Es ist, ja, ich kann es aus dem Kopf nicht genau sagen, aber 2, 3 Jahre vorher ist ein deutscher Film, ein bundesdeutscher Film, erschienen, der wiederum eine Adaptation eines Theaterstücks aus den 20er Jahren war. Und das ist auch ein interessantes Element, dass man sehen kann, dass Billy Wilder als Immigrant, jemand, der in die USA eingewandert ist und einer der wichtigsten amerikanischen Filmregisseure wurde, eben auch Kulturimport betrieben hat. Das ist den Stoff hat er dann, es ist eine Adaptation sozusagen an die amerikanischen Verhältnisse angepasst. Ganz wesentlich aber auch darin, indem der Stoff ja zurückverlegt wird in die Prohibitionszeit, also nicht in Amerika der Gegenwart spielt. Da prallen, sage ich mal, europäische Wertsysteme, eine größere sexuelle Toleranz, auch gerade sozusagen, das ist ja ein Stoff aus den 20er Jahren, der auch wieder in den 20er Jahren angesiedelt wird, prallt sozusagen auf die Gegenwart des Nachkriegsamerikas. Und das gelingt ihm eben so gut und sage ich mal, so, dass es ein Publikumserfolg werden kann, dass sozusagen das Publikum nicht beleidigt ist, durch diese verschiedenen Adaptationsleistungen. es in die Vergangenheit zu verlegen, es in ein bestimmtes Milieu zu verlegen, wo es akzeptabler ist, aber gleichzeitig damit natürlich ein, ich will das jetzt gar nicht so große Worte, aber ich denke schon, dass der Film einen großen Beitrag dazu geleistet hat, zu dieser Liberalisierung, die damals anfing und in den 60er Jahren, also ein Jahrzehnt, also in den darauf folgenden 10 Jahren, ja dann die gesamte amerikanische Gesellschaft erfasst hat. Das also zu initiieren, da etwas vorzulegen, etwas vorzubereiten. Das ist eine wichtige Rolle von Immigranten ja immer, dass sie zwischen dem Land ihrer Herkunft und ihrer neuen Heimat vermitteln, im positiven Sinne einen Kulturtransfer leisten und damit im Grunde beide Länder weiterbringen. Und Billy Wilder war, glaube ich, hat eine ganz wichtige Rolle gerade für diesen deutsch-amerikanischen Kulturtransfer in beide Richtungen gespielt. Er hat das Deutsche nach Amerika gebracht und das Europäische nach Amerika gebracht. Er hat aber eben auch ganz stark das Amerikanische nach Europa gebracht. Wie entstehen denn solche Szenen wie die berühmteste von Billy Wilder, die wird jeder kennen, ist ja die, wie Marilyn Monroe auf dem Abluftgitter der U-Bahn steht und ihr Rock hochgewirbelt wird. Und wenn man genau hinschaut, sieht man irgendwie eigentlich fast nichts. Aber diese Szene ist berühmt inzwischen, macht sie auch das Cover des Films, was historisch nicht so war. Es war ein ganz anderes Cover aus. Wie entsteht denn sowas? Kommt man da einfach vorbei und spürt den Wind oder wie kommt man auf solche Ideen? Gibt es diese Zufallsfunde noch in Billy Wilders Film oder ist das alles mühsam ausgedacht? Also wenn ich so eine Szene sehe oder ähnliche Szenen sehe, sehe ich da eben wieder dieses Reporterauge. Das sind natürlich Szenen, wenn man durch eine Stadt geht, die konnte man sehen. Das ist Menschen passiert. Und Billy Wilder hat solche Szenen gesammelt. Er hat ja auch durchaus aufgeschrieben, das hat er erzählt. Ne? Das machen ja viele Autoren. Also als ich meine ersten beiden Romane geschrieben habe, habe ich da auch auf jahrelange Notizbücher sozusagen zurückgreifen können, indem ich immer wieder Alltagsszenen aufgeschrieben habe, die mir ungewöhnlich erschienen. Und ich dachte, die kann man mal irgendwo gebrauchen. Und ich denke, so eine Szene wie die mit dem Rock, die kann man sich eigentlich nicht ausdenken. Die muss man mal gesehen haben irgendwo. Die ist Teil des Großstadtlebens und wenn man das Auge dafür hat und den Willen, das zu behalten und aufzuschreiben und zu sehen, ob man das irgendwo mal verwenden kann. Ähnlich, denke ich, sind diese Szenen, die Billy Wilder, zum Beispiel in Double Indemnity, ich erwähnte das vorhin, also der Supermarkt, das Drive-In, das Bowling, das sind alles Beobachtungen, die jemand als Reporter sozusagen gemacht hat. Jemand, der das neue Großstadtleben in den USA als Fremder, der dazugekommen ist, erkundet hat und das ungewöhnlich fand. Ein Drive-In, ein Bowling. Das ist für jemand, der aus Berlin kam, war das ein bisschen ungewöhnlich. Und das hat er sich gemerkt. Und das hat er dann in diese Drehbücher reingeschrieben, um eine bestimmte Lebensform und um bestimmte Charaktere zu charakterisieren dann. Ich kann zu der Marilyn Monroe und dem Rock noch etwas erzählen. Als ich das erste Mal Billy Wilder besuchte, war das ja für den Stern und der Stern brauchte ja irgendwie spektakuläre Bilder und ein alter Mann in seiner Wohnung erschien den planenden Redakteuren und dem Fotografen nicht besonders attraktiv. Also wurde überlegt, was kann man da machen und da kam der Fotograf auf die Idee, wir heuern einen Marilyn Monroe Look-alike an. Und das nehmen wir dann mit hoch und dann fotografieren wir Billy Wilder mit Marilyn Monroe. Dann haben wir doch einen Hingucker. Und ich habe mich zwar ein bisschen gewehrt, aber was sollte man machen? Also ich habe gesagt, wir lassen die Frau unten und wollen mal sehen, was Herr Wilder sagt. Und als wir dann oben bei ihm in der Wohnung waren und dann, damit man nicht gleich rausgeschmissen wird, sagt man das natürlich nicht am Anfang. Aber gegen Ende hat dann der Fotograf gesagt, also Herr Wilder, wir haben da unten ein Marilyn Monroe und wir würden Sie gerne mit ihr fotografieren. Und dann guckte Willi, also entgeistert, und sagt Marilyn Monroe. Dann sagt der Fotograf, naja, ein Lookalike. Und dann sagte er, seid ihr denn verrückt? Was soll ich denn mit einem Lookalike? Und dann sagt der Fotograf, ja, das ist aber ein Hingucker. Und fing Billy Wilder an, die ersten oberen Knöpfe seines Hemdes aufzuknöpfen und hat gesagt, und wenn ich mich jetzt nackt ausziehe, ist das auch ein Hingucker. Ihr seid doch verrückt. Und damit war das Bild gestorben. Aber als wir dann runtergekommen sind zu Marilyn Monroe sozusagen, mussten wir, also es war ein Transvestit natürlich, mussten wir dem Lookalike sagen, also der Herr Wilder möchte das Foto nicht machen. Und dann guckte das Lookalike und sagte, who is this with Mr. Wilder? Das habe ich später Billy erzählt, das fand er sehr komisch. Wie war das eigentlich mit Billy Wilder, wenn Sie mit ihm gesprochen haben? Hat er gerne über seine Filme geredet oder war das so eine lästige Pflicht? Nein, er hat gerne drüber geredet. Man kann nicht wirklich sagen, dass er drüber geredet hat. Er hat einem Sachen vorgespielt. Ich sagte, also er konnte ja nicht stillsitzen und es war wirklich, er hat alles vorgespielt. Also wann immer er, wenn man ihn, ich habe ihn ja interviewt, nicht nur zu seinen Filmen, sondern überhaupt, es ging ja um ein Buch über das deutsche jüdische Filmexil in Hollywood. Ich habe ihn also auch zu vielen anderen Menschen, die er kannte, mit Immigranten und zu dem Alltag in Hollywood, wie er den erfahren hat. Also all diese Fragen habe ich gestellt und immer wieder ist er aufgesprungen und hat Szenen vorgespielt, wo er dann auch, also 2, 3, 4 Leute, dann ist er immer so ein bisschen zur Seite getreten, dann hat er die andere Rolle gesprochen sozusagen. Und also er hat dann ein großes Talent gehabt. Ich weiß gar nicht, ob er das auf dem Set sozusagen auch gemacht hat, ob er Schauspielern das vorgespielt hat, aber er konnte das ganz großartig. Running wild, lost control, running wild, mighty bold, feeling gay, reckless too, carefree mind all the time, never blue, always going, don't know where, always showing, I don't care, don't love nobody, it's not worthwhile. Manche mögen's heiß, 1959. Mit Kontrabass und Saxophon können sich zwei erfolglose Musiker vor dem skrupellosen Mafiaboss mit den Gamaschen nur retten, indem sie, in Frauenkleidern, in einer Damenkapelle unterschlüpfen. Doch vor ihrem Engagement im Miami Ritz begegnen sie Sugar, dem Enfant terrible der Band. Sie spielt Ukulele und der Saxophonspieler Tony Curtis verliebt sich sofort in sie. Es ist natürlich Marilyn Monroe. Weil man in Florida als Mädchen aber nur Millionäre abkriegt, wird auch Jack Lemmon als Daphne bald Opfer von Osgood Fielding III. Und dessen Lust am Romantischen, während Joe sich als Millionenerbe Shell Jr. ausgibt, um Sugar zu imponieren. Doch die Gangstertruppe ist inzwischen zum Jahreskongress der Freunde der italienischen Oper, ebenfalls komplett im Simiola Ritz, abgestiegen. Eigentlich hieße es jetzt für die beiden Freunde, sich schleunigst aus dem Staub zu machen, wenn die Liebe nicht wäre. Zum Glück lädt Osgood nicht nur Jack auf seine Yacht ein, sondern nimmt auch noch das andere Liebespaar. Sogar Sugar schafft es gerade noch mit dem Fahrrad zur Mole und alle Einwände seines Liebsten wischt Osgood weg. Schließlich ist niemand vollkommen, oder besser, nobody is perfect. Manche mögen's heiß, some like it hot, ist der Modellfilm unter Billy Wilders Komödien. Eine vollkommen unwahrscheinliche Geschichte über Liebe und Selbsterkenntnis wird in 3 Akten erzählt, wobei das Happy End ganz am Schluss für damalige Zeiten überrascht. Es nimmt 1959 schon die Idee der schwulen Ehe vorweg und selbst die chronisch verliebte Sugar ist eine Sympathieträgerin. Billy Wilder mischt sogar die Mordlust der Mafia mit den zarten Liebeshändeln der Hauptfiguren. Gleich zu Anfang werden die beiden Helden Zeugen und beinahe selbst Opfer des Valentintags-Massakers, bei dem 1929 die Bandenkriege in Chicago endgültig außer Kontrolle gerieten. Der Chef der Gang wird außerdem von George Raft gespielt, dem bekanntesten Star der Gangsterfilme der 1930er Jahre. Das Tempo der Gag-Kaskaden, die Verwirrung der Geschlechter, bei der sich Jack Lemmon als Kontrabassist Jerry, verführt durch seine Gefühle in Frauenkleider, wie ein junges Mädchen über den Heiratsantrag von Osgood Fielding III. Freut, und die mühelose Integration von reinen Slapstick-Gags machen, manche mögen's heiß, zu einem der 100 besten amerikanischen Filme überhaupt und der Komödien sowieso. Do Mr. Monroe, das war, wie man Zähne zieht, nicht? Ja. Während ich mit ihr gearbeitet habe, ich dachte, ich werde das nicht überleben, nicht? Ja. Aber ich wusste, dass es wert ist, nicht? Ich habe mit ihr einen Film gemacht, zum Beispiel, das ist nur ein Beispiel. Und da hat eine Szene eine Einstellung, nicht? Die musste drei Worte sagen. Where is that whiskey? Fiona. Wenn das falsch ging, hat sie zu weinen angefangen. Nochmals neue Schminke, nicht? Das ist 45 Minuten. Und nach dem 60. Mal nahm ich sie zur Seite und habe so meinen Arm über ihre Schulter gelegt und gesagt, don't worry, Marilyn. Und da sah sie mich an mit den großen Augen. Worry about what? Sie dachte, das ist normal. Nicht? I wanna be loved by you, just you. Nobody else but you. I wanna be loved by you. The diddly diddly diddly dum. Boop boop doop. Manche mögen's heiß, ist natürlich nicht denkbar ohne Marilyn Monroe, mit der Billy Wilder 1955 auch das verflixte siebte Jahr gedreht hatte. Jene Geschichte eines braven und erztreuen Ehemanns, der an den extrem heißen Tagen in New York die Nachbarin bei sich aufnimmt, die es in ihrem Dachstübchen nicht aushält. Der auf den ersten Blick erwartbare Sex findet aber nicht statt. Trotzdem ist dieser Film reine Pornografie, virtuos an den Zensoren vorbeigeschmuggelt. Nicht umsonst ist die berühmteste Szene dieses Films eine überflüssige Beigabe, ein filmgewordenes Pin-up-Bild. Marilyn Monroe über dem Gitter zum U-Bahn-Schacht. Ein Luftzug hebt ihr Kleid, man sieht ein bisschen Bein. Aber schon bei den Dreharbeiten zeigte sich, dass in dieser Szene die ganze Magie der Stilikone sichtbar werden sollte. Und übrigens, you know, Film ist doch alles Magie, nicht? Das ist alles Tricks, nicht? Und wir hatten also gesehen, wie die Subway da durchgegangen, überhaupt keinen Luftzug, nicht. Also, und da haben wir ganz große Fans. Ventilatoren. Ventilatoren untergebracht. Ja. Sechs Ventilatoren. Und die fauligsten und die ältesten Elektriker haben volontiert, um da unten zu sein. Da haben wir also alle, das war ganz voll von Namen. Ja. Manche waren gar nicht in der Besatzung. Ja, ja. Volontäre, nicht? Ja. Die sagen, na, lassen Sie mich das machen, ich bin sehr gut mit einem Ventilator. Ja. Das ist die Welt, nicht? Wie schreibt man Drehbücher? Am besten im Dialog. Billy Wilder hatte immer einen Partner. In Deutschland noch Walter Reisch, dann Charles Brackett und ab Liebe am Nachmittag I.A.L. Diamond. Dass das Ping-Pong-Spiel der Autoren einen schönen Film ergeben hätte, hat das Komödiantenduo Walter Matthau und Jack Lemmon schon einmal mit einem kleinen Sketch bewiesen, der die kreative Stimmung der Situation ebenso wie deren Absurdität aufspießt. Wir schreiben was hin und kommen später darauf zurück. Harry reagiert. Wo warst du? Harry reacting. Where have you been? All right. Gut, weiter. Das ist doch Quatsch. Niemand braucht Regieanweisungen. Wir müssen irgendwas hinschreiben. Das pulverisieren sie schon irgendwie auf dem Set. Er zieht die Augenbrauen hoch. Er zieht die Augenbrauen hoch. Er schürzt die Lippen. Er schürzt die Lippen. Er runzelt die Stirn. Er runzelt die Stirn. Wir kommen der Sache schon näher. Ernsthaft, Gedanken verloren, mit gemischten Gefühlen. The hell are we knocking ourselves out for? Nobody reads directions anyway. We gotta put something in or they're gonna blow it on the set. The arching his eyebrows. Tilting his eyebrows. The pursing his lips. Tilting his lips. The screwing up his face. Screw it, we'll never get away with it. Briskly, huh? Sternly, pensively, chidingly. With mixed emotion. Irma Ladouce, 1963. Irma hat's nicht leicht mit ihrem Zuhälter Hippolyt. Der ist stolz darauf, das schönste Mädchen am Start zu haben, und sieht sich als Anführer der Halbwelt, bis eines Tages Polizist Nestor aufkreuzt und die routinierte Razzia allzu wörtlich nimmt. Postwendend sieht er sich genötigt, selbst der Beschützer der süßen Irma zu werden. Den eitlen Hippolyt auszuschalten, das hat ihm noch Spaß gemacht, weil er sich doch selbst ein bisschen in die erste Hure am Platz um das Bistro mit Billardtisch verliebt hat. Doch als Irma ihm mit Hündchen im Arm von ihren Kunden erzählt, hört er das gar nicht gerne und greift zu einem genialen Trick. Als elegant gekleideter, reicher, freier Oscar mit Schnurrbart wird er ihr Stammkunde und einziger Gast. Doch in der Nacht muss er die 1000 Francs für dieses Vergnügen mit harter Arbeit verdienen, in den nahegelegenen Markthallen. Für die dritte Rolle als Zuhälterkönig ist er dann oft viel zu müde, bis ihm sein inzwischen bester Freund Barkeeper Moustache rät, das komplizierte Spiel aufzulösen. Doch Nestor hat inzwischen aus Eifersucht auf sich selbst die Kleidung des Superfreiers in der Seine versenkt. Doch dann kommt er einfach aus der Seine herausspaziert. Irma Ladus ist ein Film voller haarsträubender Ungereimtheiten. Ein schwer verliebter Mann vor einer Musical-Kulisse, die vorgibt, Paris zu sein. Immer wieder siegt die Liebe und Moustache erfindet auf offener Bühne immer neue Szenarien mitten im Sumpf der tiefsten Unmoral des Milieus. Wir schauen praktisch Billy Wilder beim Verfertigen eines Drehbuchs zu. Da sage noch einer, Komödien seien nichts Ernstes. Billy Wilder. Ich versuche das meistens als eine Komödie zu drehen, und wenn da diese Message da hineingeschmuggelt wird und wenn die Leute, nachdem sie also gelacht haben, nach Hause gehen oder ins Kaffeehaus gehen und dann für 15 Minuten so über den Film sprechen, du weißt, was dieser Film also mir gesagt hat, dann bin ich, das ist also sehr gut für mich. Das habe ich gerne. Sonst lachen die Leute also 2 Stunden lang und dann fragt man sie, wie war der Film, sagen die, ah, nicht so wichtig. Ich will ja nichts Wichtiges machen. Ich will nur die Leute unterhalten, aber unterhalten plus. Mit einem ganz kleinen Hauch von etwas Ernst dahinter. Gleich geht's weiter mit Nobody's Perfect, eine lange Nacht über Billy Wilder. Dritte Stunde, es war schwarz, nicht vom Dunkel der Nacht allein. Der tiefe Ernst hinter der Komödie und das Menschenbild bei Billy Wilder. Frau ohne Gewissen, Double Indemnity, 1944. Hätte die Lebensversicherung doch nur nicht die verteufelte Double Indemnity-Klausel enthalten, nach der die Versicherung die doppelte Summe im Falle eines sehr unwahrscheinlichen Unfalls mit der Eisenbahn auszahlen muss. Und wäre da nicht die fatale Attraktion gewesen, die Mrs. Dietrichson auf den Versicherungsagenten Walter Neff ausübt? Eigentlich hatte es nur darum gehen sollen, die Autoversicherung anzupassen und gar nicht um eine Unfallversicherung. Aber die unglücklichen Ehegeschichten der schönen Frau ohne Gewissen hatten bei Walter gleich die Fantasie freigesetzt, diese blonde Sirene erobern zu können. Plötzlich duftet die Idee vom Mord für ihn wie Jasmin. Und die Pläne für die böse Tat, heimlich ausgedacht, haben die Anmutung einer bizarren, aber ganz besonders reizvollen Zärtlichkeit. Schon der Austausch der Policen wirkt wie eine Geheimnistuerei von Verliebten. Neff muss nur noch besonders auffällig die Präsenz eines Mannes mit Krücken mimen, bevor er abspringt. Kann Mord tatsächlich Liebende verbinden? Nach einer Kurzgeschichte von James M. Cain begann Billy Wilder 1943 mit einer kleinen Serie düsterster schwarzer Filme, nach der niemand mehr von ihm sagen konnte, er sei nur der bekannte, erfolgreiche Komödienspezialist. Es folgten Filme wie das Alkoholiker-Melodram »Das verlorene Wochenende« und die Hollywood-Groteske »Sunset Boulevard«, später noch »Zeugin der Anklage« mit Marlene Dietrich. Das Besondere an Double Indemnity, der Frau ohne Gewissen, war, dass Wilder den Film gemeinsam mit Raymond Chandler schreiben sollte, der damals noch nicht weltberühmt, aber schon der Schöpfer der stilprägenden Detektivfigur Philip Marlowe war. 1944 musste sich Raymond Chandler noch seinen Unterhalt als Lohnschreiber im Writers Building der Paramount verdienen. Charles Brackett, Wilders üblichem Co-Writer, war der Stoff zu schmutzig. Und so konnte Wilder im Verein mit Chandler die Filmtauglichkeit der schwarzen Serie beweisen. An einem Strang gezogen haben die beiden, der Meister der filmischen indirekten Rede und der Paradeautor schwarzer Krimis, jedoch nicht. Noch 1988, in einer umfangreichen filmkundlichen Reihe von Volker Schlöndorff unter Mitarbeit von Helmut Karasek, zeigte sich Billy Wilder angefressen von der damaligen Zusammenarbeit mit Chandler. Er hat keine Ahnung gehabt, wie ein Drehbuch geschrieben wird. Nur Kameramovement hat er beschrieben. Die Kamera kommt durch das Schüsselloch rein und die schnuppert über die kleine Dame. Und dann. Er wollte filmisch sein. Das brauchst du nicht. Das machst du nachher selbst. Also was muss im Drehbuch drinstehen, wenn sowas nicht drinsteht? Nichts, nur eine Szene. Day or night. Damit der Kameramann weiß, wie er sich vorbereiten soll. Er kannte nicht die Regeln, nicht? Er hat kein Gefühl für die Leinwand gehabt. Wenn man einen Dramatiker schreibt, das ist ja viel leichter, nicht? Man spielt Schach und dieser Zug muss die Geschichte weiterbringen. Und wenn du eine große Szene hast, ohne die der Film auch da wäre, das ist eine falsche Szene. Also würdest du sagen, du hast diese Schachzüge gemacht, was hat er gemacht? Und wir haben den Dialog zusammengeschrieben und die Atmosphäre da gefunden. Die Straßen waren schwarz, nicht vom Dunkel der Nacht allein. So hat Raymond Chandler später das stilistische Rezept seiner Geschichten für den Film Noir beschrieben. Das kann man in Double Indemnity, dieser zweifelhaften, verzweifelten Liebesgeschichte eines Mörderpaares, schon erkennen. Und so müssen die beiden so unterschiedlichen Charaktere doch im Laufe der Zusammenarbeit trotz aller Skandale einen gemeinsamen Nenner gefunden haben. Die dunklen Schattenspiele sind Zeichen der Verlorenheit der Helden, der Undurchdringlichkeit der Verhältnisse, in die sie verstrickt sind. Das schrieb 1988 der noch junge Filmkritiker der Süddeutschen Zeitung Claudius Seidel in seinem Buch über Billy Wilder. Heute ist er Feuilletonchef der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung, immer noch bekennender Cineast und immer noch ein besonderer, kenntnisreicher Liebhaber von Billy Wilder. Herr Seidel, Sie haben vor 30 Jahren ein Buch geschrieben über Billy Wilder. Wahrscheinlich stehen Sie hinter keiner Aussage mehr, die da drin ist. Soweit ich mich an die Aussagen erinnern kann, stehe ich schon dazu. Es hat sich auch... Bewunderung wäre das falsche Wort. Das Interesse für die Beschäftigung mit Billy Wilder hat nicht unbedingt aufgehört. Billy Wilder ist eine Figur, die uns was angeht. Die uns unbedingt was angeht. Die uns hier in Deutschland nicht nur als Kinogänger, sondern als Teilnehmer an einer Kultur, die viele wieder sehr gern ethnisch reinhalten wollen, geht uns eine solche Figur unbedingt ziemlich viel an, zumal ich doch den Eindruck habe, dass sein Werk das widerspiegelt, dieses Wandern durch die Welten durch. Würden Sie sagen, er ist dabei ziemlich deutsch geblieben, auch in Hollywood? Ja und nein. Ich bin ihm ja nie persönlich begegnet. Ich kenne zwei Leute, die ihm persönlich begegnet und verfallen sind. Das eine ist, beide sind verstorben, Helmut Karasek und Helmut Dietl. Und beide waren in hohem Maße fasziniert von ihm. Ich habe ihn sozusagen live nie Englisch mit Deutschem. Ich würde immer sagen, er hat ja Englisch mit Wiener Akzent geredet, so wie Henry Kissinger Englisch mit fränkischem Akzent redet. Man hört gar nicht so sehr das Deutsche, sondern die spezielle Färbung heraus. Und trotzdem würde ich sagen, dass Billy Wilder ein sehr, sehr amerikanischer Filmregisseur ist, dass gerade im Bewusstsein seiner Herkunft er sich sehr viel Mühe gegeben hat, Amerikaner zu sein, dass er eben die Chance, Amerikaner zu sein, ergriffen hat und die auch gewissermaßen als ästhetische Chance gesehen hat. Es ist ja ohnehin, das gehört, kann man auch heutzutage im Zeitalter Trumps nicht oft genug sagen, dass Amerikaner zu sein, teilzuhaben an der amerikanischen Kultur, ja nie bedeutet, das Herkunftsding aufzugeben. John Ford ist ein durch und durch irischer und vielleicht zugleich der amerikanischste aller Regisseure. Und so ist natürlich Billy Wilder, hat nie ganz ablegen wollen, auch so eine K&K, deutschsprachig, Berlin, Herkunft, und ist trotzdem ein durch und durch amerikanischer Regisseur geworden. Und ich würde ja vielleicht sogar sagen, dass das eins seiner entscheidenden Themen ist, dieses Beharren darauf, dass Figuren, Menschen, Charaktere nicht einfach Gefangene ihres Schicksals, Geschöpfe ihrer Herkunft sind, sondern das, was sie daraus machen, ohne dass es da irgendwie so einen schicksalshaften Wesenskern gäbe, der sie ein für alle Mal darauf festlegen würde, jüdisch, österreichisch, deutsch zu sein. Ich wollte auf zwei Sachen anspielen. Einmal vergisst man ja immer, dass das, was wir so als das klassische Hollywood kennen, dass da doch sehr viel deutscher Einfluss ist. Die schwarze Serie ist eigentlich direkt aus dem deutschen Stummfilmkino entsprungen. Ich würde dann nicht unbedingt zustimmen wollen. Einfach aus dem Grund, als sozusagen der Stil des deutschen Stummfilms ist der Stil des Despotismus. Die Herrschaftsform des deutschen Stummfilms ist Despotismus. Der Regisseur ist der despotische, durch keinerlei Institutionen irgendwie in seinem Willen gebändigte Herrscher, und er verlangt von uns sozusagen jeden stilistischen Winkelzug als sein originär genialisches Ding wahrzunehmen, wohingegen Hollywood ist republikanisch organisiert. Der Regisseur ist nicht der absolute Herrscher. Der Stil eines Films ist mitnichten einfach dem Genie des Regisseurs geschuldet. Und gerade da, wo Billy Wilder sogenannte schwarze Filme, Film Noirs gemacht hat, da war er bei der Paramount beschäftigt. Und die Paramount war zu dem Zeitpunkt eben ein sehr straff organisiertes Studio, das zum Beispiel ein Regisseur hätte aushalten können, der auf den visuellen Stil eines Films zum Beispiel gar keinen Einfluss nehmen mag. Da hätte das Studio immer geantwortet, muss nicht sein. Wir haben Kameraleute, wir haben Beleuchter, wir haben Bühnenbildner, das geht auch ohne. Ich will damit nicht sagen, dass das wirklich sehr tiefe Schwarz, zum Beispiel eines Films wie Double Indemnity, dem Stilwillen oder auch, dem moralischen Impetus von Billy Wilder nichts schuldet. Aber man muss einfach sehen, zum Beispiel, schade, dass wir jetzt so hier, schön, dass wir im Radio sind, schade, dass wir im Radio sind und keine Bilder zeigen können. Es gibt zum Teil wirklich sehr subtile Bilder, Schattenspiele, Spiegelungen in diesem tollen Film Double Indemnity. Und ich traue mir nicht zu sagen, bei jeder Szene zu sagen, das wollte Billy Wilder so. Das war das Genie von John F. Seitz, der all diese dunklen Paramount-Filme von Billy Wilder fotografiert hat, und das war einfach so eine Paramount-Beleuchtung, so wo man den Beleuchtern unter Umständen auch einfach nur sagen musste, noch ein bisschen schwärzer oder noch ein bisschen düsterer. Das ist ja das, was jemanden, was die Aufgabe so spannend macht oder was die Beschäftigung mit Filmen über das pure Genießen hinaus so interessant macht, dass es nicht so einfach ist, sozusagen das Werk eines einzelnen Künstlers zu identifizieren, sondern dass man es mit einer Komplexität zu tun hat, die vielleicht auch unauflösbar ist und gerade deswegen einen so eben beschäftigt. Mehr als irgendwie ein Kapitel Prosa, wo man merkt, der Autor war nicht so gut in Form bei diesem Kapitel. Aber uns, ihrer Generation, hat sich das amerikanische Kino dadurch erschlossen, dass die dass die Autoren der Nouvelle Vague, als sie noch Kritiker waren oder Filmanalytiker, dass die das da rausgeholt haben. Auch Hitchcock ist sehr studioverhaftet, aber man hat den als Autor dann entdeckt und gesehen und darüber hat sich das uns, ja, kam uns das näher vielleicht. Ich würde meine Generation oder mich selber da schon auch als so sehr postmodern geprägt ansehen, dass ich sagen würde, das Missverständnis ist immer auch ein ziemlich guter Weg zu neuer Erkenntnis. Das von mir durchaus als Missverständnis empfundene Ding, der Nouvelle Vague, der wunderbaren Nouvelle Vague-Leute, der inspirierenden Nouvelle Vague-Leute, der Kinoliebhaber, deren Liebhaber wiederum ich bin. Aber dieses Missverständnis zu sagen, es gibt da auf der einen Seite den irgendwie von ihnen abgelehnten oder nicht so gern gemochten Apparat und dagegen die ästhetischen und moralischen Qualitäten eines Filmregisseurs erkennt man daran, wie er sich gegen diesen Apparat behauptet, würde ich zurückweisen. Würde ich sagen, ist eine falsche Sicht der Dinge und ich würde eher zustimmen. Jetzt fällt mir der Autor nicht ein. Es gab in den späten 80er Jahren mal ein Buch, das leider nie auf Deutsch herauskam, mit dem Titel The Genius of the System, also das Genie im System, das versucht hat, einigermaßen systematisch auch zu erklären, wie diese hohe Komplexität, die hohe Qualität eben nur unter diesen Bedingungen zustande kommen konnte, unter diesen eben von mir gerade als republikanisch im Sinne von viele Institutionen teilen sich die Macht beschriebenes System. Ich würde fast sagen, gerade Billy Wilder als Studioregisseur, der vielleicht gar nicht unbedingt immer der ist, dem man sozusagen jede kleine visuelle Strategie, jeden visuellen Winkelzug als Schöpfung zuschreiben möchte, gibt uns damit die Chance, ihn dann wiederum quasi klassisch europäisch danach zu befragen, okay, wenn nicht jedes Schattenspiel Ihr Werk ist, Mr. Wilder, dann können wir uns vielleicht darauf konzentrieren, worum es Ihnen wirklich geht. Dann haben Sie sich vielleicht auch beim Inszenieren auf ein Menschenbild, auf Charaktere und so weiter eben auch konzentrieren können, was man ja auch als Chance ansehen kann oder als Qualität von Billy Wilder. Und dann sieht man eben doch natürlich einen Autor, einen Künstler. Mir ist ein Detail an manche mögen es heiß aufgefallen und da habe ich dann so ein paar Fotos gesehen aus den Dreharbeiten. Es gibt ja diese Szene, Marilyn Monroe tritt auf und geht am Zug entlang. Und dieser Zug, der lässt Dampf ab. So ganz kurz. Schweinerei. Und obszön. Dann, wie sie sich, obszön, gut, wie sie sich da bewegt, ja, da ist die ganze Figur drin. Und es gibt eben Aufnahmen von Billy Wilder, wie er das ausprobiert. Was passiert eigentlich, wenn ich durch diesen Dampf laufe? Ja, also bis in solche Details ist er auch gegangen. Das macht auch die Nähe, die diese Filme immer noch zu uns haben, aus. Klar. Und eine Figur wie Marilyn Monroe ist natürlich, ob mit oder ohne Billy Wilder, von einer Präsenz, der auch die 58 Jahre, die seitdem vergangen sind, nur wenig anhaben können. Wobei ich ja sagen würde, der andere Film, den Billy Wilder mit ihr gemacht hat, ist einer seiner Schwächsten. Ist leider einer seiner Schwächsten. Obwohl er einen der aller schönsten Billy Wilder Momente hat. Ein Moment, von dem möglicherweise Billy Wilder gar nicht weiß, wie genial er ist. Weil es geht doch um die Geschichte, der brave Ehemann, seine Nachbarin Marilyn Monroe, das verflixte siebte Jahr. Und sie flirten miteinander. Und wenn der Film zu Ende ist, fährt er zu seiner Familie in die Ferien. Und nichts ist passiert. Und Billy Wilder hat immer geklagt, dass die Hollywood-Zensur es ihm zu dem Zeitpunkt noch schwer bis unmöglich gemacht hätte, dass die beiden wirklich etwas miteinander anfangen. Und ich finde, das ist der schönste Aspekt dieses Films, dass Ich sitze im Kino und habe auch nichts mit Marilyn Monroe. Es gibt so einen Moment, da spricht sie so quasi ins Publikum, dass ein Mädchen wie sie, ein schönes Mädchen wie sie, gar nicht irgendwie auf die Modellathleten und die Muskelmänner und die Schönlinge steht, sondern die Schüchternen, die Brillenglotzer, die Eckensteher, doch eigentlich viel interessanter sind. Das sagt sie so in die Kamera und sie meint natürlich ihren Filmpartner, aber das funktioniert so perfekt als Ansprache an mich, Brillenglotzer, der ich im Kino hocke. Das ist wirklich ein. Ich glaube, es gibt keinen einzigen Marilyn Monroe-Moment, wo sie so direkt ihre Fans anspricht und es so gut funktioniert, ohne irgendeinen Unterton von Falschheit oder so. Und das ist halt dann doch ein Billy Wilder. Momenten, wunderbarer Billy Wilder Moment in einem insgesamt bisschen unkonzentrierten Film. Gut, ja, jetzt gibt es natürlich die Kategorie, ja, Marlene Dietrich, Jack Lemmon, Gloria Swanson, die alle sehr bewundernd von Billy Wilder gesprochen haben. Er gilt gar nicht so als Schauspielerregisseur so in dem Sinne, aber wenn er so einen Zugang hatte, den er zu Marilyn Monroe zum Beispiel nicht hatte, das hat stimmt, er immer wieder betont. Das verstehe ich auch. Wenn er den Zugang hatte, zum Beispiel über Marlene Dietrich, wie er über sie spricht, die kannte er wohl sehr gut, ist er doch jemand, der jedenfalls wusste, wie wichtig die Schauspieler für die Filme sind. Ein Film ohne Stars funktioniert ja nicht. Absolut. Man merkt, mit welchen Leuten er richtig gern gearbeitet hat. Ich glaube, jemand wie Jack Lemmon hatte einfach den Humor von Billy Wilder. Wobei, es gibt ja immer wieder die Aussagen von Leuten, die ihn gehasst haben. Und die sind ja nicht schlechter. Also zum Beispiel Humphrey Bogart mochte Billy Wilder gar nicht. Er hat ihn behandelt, als wäre er ein Nazi. Billy Wilder hat sich gerecht, indem er in diesem Film Sabrina, den haben sie anscheinend noch chronologisch geschrieben und der hat einfach Humphrey Bogart nicht das Ende verraten. Trotzdem ist Humphrey Bogart da gerade deswegen auch ziemlich, ziemlich klasse. Es wird auch immer wieder gesagt, ja, der Billy Wilder, der hat so einen hinterhältigen Witz. Steckt da nicht ein Zynismus dahinter? Dann gibt es wieder andere, die sagen, nee, der war ein lebensfroher Mensch, menschenfreundlicher Mensch. Die Wahrheit liegt wahrscheinlich in der Mitte. Vermutlich sind einfach beide Aussagen richtig. Vermutlich gab es Momente beim Drehbuchschreiben, da konnte Billy Wilder einfach keinem Witz aus dem Weg gehen. Und vermutlich offenbart sich dahinter eben doch ein Sarkasmus, ein Zynismus, den man ihm nicht verdenken kann. Wir müssen immer wieder, also sozusagen auf der einen Seite ist nahezu jeder Film von Billy Wilder, den er seit den 40er Jahren gemacht hat, ein Zeugnis davon, was für ein amerikanischer Regisseur er geworden war und wie er alles in allem wirklich reüssiert hat in diesem amerikanischen System, viel mehr als sehr viele Europäer. Und andererseits dürfen wir nicht vergessen, welche Jahre es waren und wo Billy Wilder herkommt. Ich habe jetzt nicht nochmal nachgeschaut, wie viele seiner Familienmitglieder umgekommen sind. Das kann man auch nicht rauskürzen, wenn man sozusagen über den Charakter und die Person eines Künstlers redet, dass er auch im fernen Hollywood natürlich ein Bewusstsein davon hatte, was gerade zu dem Zeitpunkt, als seine Karriere losging, Ende der 30er, Anfang der 40er, dass er nicht ein Bewusstsein hatte, was gerade in Europa nicht einfach nur los war als ferne Kunde, sondern was da gerade seiner Familie angetan wurde, die leider nicht das Glück hatte, im schönen, weit entfernten Kalifornien einen tollen Beruf zu haben. Man merkt in so kleinen Details, die aus sich selber kein Drama machen, merkt man dann schon die Person Billy Wilders. Überlegen Sie sich, es gibt sehr viele Filme, die in den Ruinen von, nicht sehr viele, aber es gibt bekannte Filme, die in den Ruinen von Berlin Foreign Affair. Und es gibt aber keinen, der so viel Spaß hat, durch die Ruinen von Berlin zu fahren, wie A Foreign Affair von Billy Wilder. Und dann ist Marlene auch noch im Nachtclub und singt eine Hymne auf die Ruinen von Berlin. Und natürlich hat die Manifest die Nachricht in den Ruinen von Berlin erblüht, das Leben wieder und so weiter, wie der Text geht. Aber es heißt einfach, sozusagen der Satz, der am meisten Schwung hat, heißt In the Ruins of Berlin. Und da weiß schon Billy Wilder, warum das keine ganz schlechte Nachricht ist und sozusagen warum eine Kamerafahrt durch die Ruinen von Berlin erstmal eine ganz gute Nachricht für ihn und seinesgleichen ist. Amid the ruins of Berlin, trees are in bloom as they have never been. Sometimes at night you feel in all your sorrow a perfume as of a sweet tomorrow. Ich habe dann eine Aussage gelesen, vielleicht sogar bei Ihnen in Ihrem Buch. Ich hätte gerne ein paar Menschen aus meinen Filmen im wirklichen Leben getroffen. Da spricht draus die Ferne, die Entfremdung. Also das sind meine Geschichten, aber ich kenne ja gar nicht. Und auch, wie ernst er das nimmt, dass das Geschichtenerfinden Teil von dem Leben ist. Das hat mich sehr beeindruckt, der Satz. Auch dieser Satz zeugt halt davon, dass man Billy Wilder durchaus ernst nehmen darf als Literaten. Ich will mich jetzt nicht groß als Literat aufspielen, aber so weit kann ich folgen, dass jeder Schreiber sozusagen der Gott spielen darf, indem er Geschöpfe erfindet, diesen Geschöpfen tatsächlich gern begegnen würde oder und zu diesen Geschöpfen so dieses Verhältnis hat. Ja, das zeugt einfach davon, dass man Billy Wilder ernst nehmen muss als Figur der Literaturgeschichte. Ich sag's ja nur ungern, weil ich das Kino so liebe, aber es kommt halt, es trägt mit dazu bei, zum Zauber und zur Eigenart von Billy Wilder. Lassen Sie uns über Double Indemnity noch ein bisschen reden. Der Film hat ja eine komplizierte Herstellungsgeschichte. Das ist eine Vorlage von Caine und Chandler war der Drehbuchautor zusammen mit Billy Wilder. Die mochten sich überhaupt nicht, die haben sich ziemlich gestritten. Aber vielleicht ist da ja gerade was Produktives rausgekommen. Das ist ja ein super böser Film eigentlich. Wir waren nicht dabei und insofern kann man sich nur vorstellen, was da abgelaufen ist. Lassen Sie mich noch ein Wort dazu sagen, zu dieser Inversion der kulturellen Hierarchien. Dass die Vorlage, der Roman stammt von James M. Caine, einem Schriftsteller, dem jetzt nicht der allerhöchste literarische Rang zugesprochen wird. Das Drehbuch nach einer Vorlage von Caine schreibt der in der üblichen literarischen Hierarchie wesentlich höher angesehene Chandler, zusammen eben mit dem Routinier Wilder. Das ist auch so eine Machtdemonstration von Hollywood. Wir schaffen uns unsere Kultur selber. Wir nehmen nicht den großen Schriftsteller und ein kleiner Schriftsteller macht aus der großen Prosa ein kleines Drehbuch, sondern gerade umgekehrt. Das ist wirklich eine typische Hollywood-Strategie, die mir immer sehr, sehr gut gefallen hat. Und die nächste Inversion, soweit wir rekonstruieren können, was zwischen Chandler und Billy Wilder während des Schreibens abgelaufen ist, die nächste Inversion war, dass Chandler, der Amerikaner, im Grunde sehr, sehr gerne Drehbuchautor im Stil eines klassischen, an seinem Werk interessierten, mit seinem Werk irgendwie verschmolzenen Schriftstellers gespielt hätte. Sozusagen Integrität seiner von ihm geschriebenen Zeilen war ihm so im ganz klassisch schriftstellerischen Sinne das Wichtigste. Während der Europäer, der K&K-Mensch Billy Wilder, ganz offensichtlich sich in diesem amerikanischen System, man schreibt zusammen ein Drehbuch, weil zusammen schreibt man bessere Dialoge, man erprobt einen Witz schon mal aus, indem man ihn auf Kosten seines Co-Autors macht und so, ganz offensichtlich total wohlgefühlt hat. Und gerade sozusagen an dem ganzen altmodischen Habitus von Chandler irgendwie auch insofern Anstoß genommen hat, als er offenbar in sich gerade darüber lustig gemacht hat oder gerade offenbar seinen Spaß dran hatte, den Chandler da herauszufordern, den Chandler zu verarschen, den Chandler zu ärgern, mit der Folge, dass Raymond Chandler offenbar mehrmals zur nächsthöheren Studioinstanz gegangen ist, um sich über die schlechten Manieren des Herrn Wilder sehr heftig zu beschweren. Billy Wilder hat das ja immer so praktiziert, vielleicht weil er als Reporter zu der ganzen Sache gekommen ist, vielleicht aber auch, weil es eine Charaktereigenschaft ist. Der hat ja immer kooperiert, der hatte ja immer Co-Autoren. Und wenn es mal Beschreibungen gibt von, wie entsteht das Drehbuch, dann gibt's da einen Billy Wilder, der auf und ab geht oder auf der Fensterbank sitzt, und einen, der am Schreibtisch sitzt, und dialogisch wird der Film entwickelt. Es ist offenbar so, da wo wir einiges darüber wissen, war es wohl immer so, dass Wilder der Unruhigere, der Durchgeknalltere, irgendwie auch der Amerikanische war. Also er hat ja in seiner frühen Zeit meistens seine Drehbücher zusammen mit Charles Brackett geschrieben. Und auch Charles Brackett war Amerikaner. Er war vielleicht nicht gar so altmodisch besessen von seiner Autorenrolle wie Raymond Chandler, aber er war doch, wenn ich mich richtig erinnern kann, war er klassischer Wasp, so ein anglosächsischer Gentleman mit eher zurückhaltenden Upper- oder Upper-Middle-Class-Manieren, und Billy Wilder war der Unruhigere und so. Er scheint das auch gebraucht zu haben. Er scheint dann doch so vom Temperament her so sehr Provokateur, Anstifter, Witzemacher gewesen zu sein, dass er so jemand als Gegenüber, als Sparringspartner eben ganz gut verkraften konnte. Gewissermaßen im Prosatext heraus kommen dann die Bilder. Und es scheint mir nicht einfach so eine Strategie gewesen zu sein, die mal hier in dem Film, mal in dem Film, sondern es ist schon ein bisschen die Haltung von Billy Wilder. Also so, als ich jetzt hier als End-50er, der Tag für Tag oder Woche für Woche darum kämpft, in einer anständigen Prosa Zeitungsartikel zu schreiben, kann den blutjungen Wilder und seine Zeitungstexte gar nicht genug bewundern. Der Mann war, und da würde ich sagen, da ist nicht unbedingt eine kategorische Trennung zwischen Journalismus und Literatur unbedingt notwendig. Der Mann war einfach, hat sich präsentiert in seiner Berliner Zeit als ganz enormes schriftstellerisches Talent. Und wenn einer mit Anfang 20 so schreiben kann, dann gibt es auch einfach keinerlei Grund, diese Ambition bleiben zu lassen. Würden Sie sagen, es gibt eine, also es wird ja viel darüber geredet, Billy Wilder hält die Unterhaltung hoch, wir müssen unterhalten, unterhalten, unterhalten. Aber würden Sie sagen, dass es so eine durchgängige Moral gibt in seinen Filmen, die er uns mitteilen kann, möchte? Ich würde weniger von einer Moral als von einem Menschenbild sprechen. Und ich würde eher davon sprechen, dass es ein sehr, sehr säkulares Menschenbild ist. Ein Menschenbild, das mit höheren Wesen relativ wenig anfangen kann und das immer wieder darauf zurückkommt: Du bist, was du aus dir machst. Du bist, wie du dich erfindest, wie du dich inszenierst. Das bist du. Du bist dein eigenes Werk, aber damit bist du eben auch voll und ganz verantwortlich. Es gibt keine Ausflüchte. Deswegen war Billy Wilder völlig ungeeignet, Melodramen zu inszenieren, wo Schicksalsmächte, wo Menschen gewissermaßen an den Fäden schicksalshafter Mächte hängen. Nein, in meiner Empfindung sind die Menschen das, was sie aus sich machen. Sie sind es, sie sind verdammt zur Freiheit, und sie haben die Chance zur Freiheit, also so, auch mit so einem psychologisch, psychoanalytischen Kino, wie es so in den 50er Jahren ja sehr populär war, konnte er nichts anfangen in seinen Filmen. Dazu war in seiner Welt, in seinem Universum auch der erwachsene Mensch zu frei, sich zu entscheiden, einer zu sein und jemand anderes nicht zu sein. Aber er spießt schon ganz schön viel auf in seinen Filmen als Berichterstatter über die Welt, wie sie funktioniert. Es geht in Sunset Boulevard um die Filmindustrie selber, wie sie funktioniert und wie erbarmungslos sie ist. Es geht um den gnadenlosen Wettbewerb der Bürowelt in The Apartment zum Beispiel. Das ist immer nicht alles, was nur in dem Film ist. Aber ich finde, man kann aus den Filmen von Billy Wilder auch so ein Zeitporträt zusammensetzen. Unbedingt. Gerade aus dem großen Abstand, aus dem Abstand, aus dem wir heute, sagen wir mal, wieder Sunset Boulevard, ein Film von 1950, sehen, können wir gar nicht anders, als darin ein Porträt auch seiner Entstehungszeit, gewissermaßen ein Dokumentarfilm seiner eigenen Entstehungsbedingungen und Entstehungswelt zu sehen. Aber ich glaube, man wird Billy Wilder nicht gerecht, wenn man ihn für einen großen Gesellschaftskritiker in dem Sinne hält, dass er zum wieder in Sunset Boulevard sagen würde, die böse Filmindustrie korrumpiert und verdirbt die Menschen. Das ist es eher nicht. Und ist das ja auch ein böses Märchen so ein bisschen, dieser Palast, in dem sie da, also dieser Wohnpalast, in dem sie sich da befindet, der nur ausgestattet ist mit Porträts von sich selbst. Sie schaut sich nur selber an. Ist sowas im Ich, also so eine Ich-Beschreibung gibt es, glaube ich, auch in der Literatur gar nicht so in dieser Konsequenz. Und natürlich spielt Gloria Swanson das ganz großartig, weil das auch ihr Leben betrifft. Und der Film, der da zitiert wird, King Kelly, der ist ja gar nicht richtig rausgekommen. Das war ja gar nicht. Es ist ein großartiger Film. Und also, Stroheim war der Regisseur. Stroheim sozusagen, der hier ihren Diener und Ex-Ehemann spielt, war tatsächlich der Regisseur dieses Films. Man sieht das auch ein bisschen, wie der ihr so zuschaut. Der schaut wie ein Regisseur. Obwohl er ja in dieser Rolle da ist und er erfüllt diese Rolle auch. Aber er schaut oft, ob das auch, naja, am Schluss wird das ja aufgegriffen, wenn Herr er quasi inszeniert, wenn sie die Treppe runtergeht. Hier fängt sozusagen bei diesen Gesprächen fängt echte Cinephilie an. Wenn man auf all diese wunderbaren Details achtet. Man muss ja bedenken, Erich von Stroheim in Sunset Boulevard besetzt als der Diener Gloria Swanson, der zugleich ihr ehemaliger Ehemann und der ehemalige Starregisseur ist, quasi so eine Art sich selber spielt, guckt ja nicht nur Joe Gillis, dem jungen Liebhaber, zu, er guckt ja auch Billy Wilder zu. Muss man ja auch erstmal aushalten, als beide sind sie irgendwie österreichischer Herkunft, also so beide stammen so mehr oder weniger aus der gleichen Kultur. Ich weiß jetzt nicht, wie viel Billy Wilder jünger ist, aber Billy Wilder hatte immer ästhetisches Bewusstsein genug, um zu wissen, was für eine Größe Erich von Stroheim war und sich von dem zuschauen zu lassen, wie er Regie führt. Das sind so ästhetische Spiegelungen, die jetzt mal mit Moral und Story des Films gar nicht so viel zu tun haben und natürlich aber einen sensationellen Reiz dieses Films ausmachen, wie ja Billy Wilder gerne andere Regisseure besetzt hat, andere Österreicher. Renovierung. Kaffeehäuser haben etwas vom Wesen gut eingespielter Geigen. Sie geben Resonanz, schwingen mit und verleihen spezifische Klangfarbe. Das jahrelange Geschrei der Stammgäste hat ihre Fasern und Atome auf besondere Art gelagert. Und wunderbar vibrieren Gebälk, Vertäfelung und selbst Möbelstücke im Lebensrhythmus der Besucher. An den beschmauchten Wänden hat Bosheit und Gedankengift eines Dezenniums sich als goldig strahlender Lack, als edelste Patina niedergeschlagen. Jeder Ton spricht an. Die leiseste Schwingung, den unscheinbarsten Gehirnen entstammend, läuft ungebrochen in geheimnisvollen Wellen durch alle Moleküle des prachtvoll durchspielten Klangkörpers, über den sich Tag um Tag die Stammgäste als Saiten aufziehen, um jene beglückende Resonanz zu gewinnen, die ihnen Leben, Beruf oder Familie meistenteils versagt. Das molekulare Wunder, das sich hier vollzieht, das Phänomen metaphysischer Beseelung von Stammlokalen durch die Ausstrahlung ihrer Besucher, harrt noch der wissenschaftlichen Erforschung. Ein Rückgriff auf Billy Wilder als philosophischer Zeitungsreporter in Berlin. Diesen Text schrieb er am 13. Juli 1927 für den Berliner Börsenkurier, und in manchen seiner späteren Filme, etwa in den Dekors und in den Montagen von Double Indemnity, glaubt man, diese Klarheit der Beobachtung wiederzufinden. Immer wieder wird getanzt, Küsse sind falsch und Träume verwandeln sich ganz schnell in Illusionen. Auch Don Burnham mag man in Das verlorene Wochenende kaum glauben, dass er in dieser kurzen Filmzeit, die wir mit ihm verbringen durften, wirklich seinen Dämon Alkohol besiegt hat. Auch wenn in der entscheidenden, schockierenden Szene, in der im Delirium tremens eine Fledermaus rechts oben in der Ecke des Zimmers eine Maus schlägt und wir glauben, das rote Blut zu sehen. Auch wenn dieser Film nur in Schwarz-Weiß gedreht wurde. Mit 4 Oscars ausgezeichnet gilt Das verlorene Wochenende mit seiner genauen psychologischen Charakterzeichnung als einer der wichtigsten Belege für das Menschenbild Billy Wilders. Lauter geniale Szenen. Etwa wenn Don eine Flasche, die er versteckt hat, verzweifelt sucht und sie schließlich erst im Schatten, den die Lampe wirft, zu entdecken vermag. Oder die im Leihhaus versetzte Schreibmaschine, deren Rückkauf neue Kreativität verspricht. Ein Happy End und ein Lügensignal zugleich, ist er doch vorher immer wieder in den Kreislauf des Selbstbetrugs geraten. Boulevard der Dämmerung, 1950. Ein Mann, kopfüber im Pool einer pompösen Villa an der Prachtstraße Hollywoods. Er beginnt seine Geschichte zu erzählen, die mit seiner Flucht vor Schuldeneintreibern beginnt, die sein Auto pfänden wollen. Dabei biegt er in die Einfahrt des luxuriösen Anwesens und findet sich in der Traumwelt des Stummfilmstars Norma Desmond wieder. Überall in der Villa sind Porträts aus ihrer Zeit als konkurrenzlose Diva aufgestellt. Sie will nicht wahrhaben, dass die Zeiten sich geändert haben. In den stets wiederkehrenden Ritualen dieser erstarrten Lebenswelt ist für Joe, den erfolglosen Drehbuchautor, eigentlich kein Platz. Doch Norma will sofort, dass er ihr Drehbuch im Stile ihrer großen Erfolge umschreibt. Dafür wird er kostbar eingekleidet, darf das Haus aber nicht mehr verlassen und ist Ehrengast der opulenten Feste. Er muss mit ihr tanzen wie ein Gigolo und soll in den Chor der Bewunderer, die manchmal zu Besuch kommen, einstimmen. Sie schauen sich die Stummfilmerfolge der Dame des Hauses an und hören ihr Mantra. Immer noch wundervoll, nicht wahr? Und ohne Dialog. Wir brauchten keine Dialoge, wir hatten Gesichter. Im Studio fährt sie bei Cecil B. DeMille vor wie eine Königin. Doch nur ein Pförtner erkennt sie sofort. Boulevard der Dämmerung ist der Film von Billy Wilder, der im Grunde sein ganzes Werk zusammenfasst. Es geht um die Träume aus der Traumfabrik Hollywood und um die Konsequenz und Gnadenlosigkeit, mit der die ihre Produkte verfertigt. Es geht auch um eine Amour-Fou. All das ist eingebettet in eine morbide Grundstimmung, für die neben den Dekors und der Musik vor allem die Darstellerin der Norma Desmond verantwortlich ist. Gloria Swanson war, wie die Diva im Film selbst, ein großer Stummfilmstar gewesen – und zum Zeitpunkt der Dreharbeiten gerade mal 50 Jahre alt, aber zu alt für die großen Mainstream-Filme jener Zeit. Im Film sagt sie, ich bin groß, es sind die Filme, die kleiner geworden sind. Billy Wilder hatte für seine Figur zunächst andere Stummfilmgrößen wie Mary Pickford oder Pola Negri im Blick gehabt. Mit Gloria Swanson musste er sich daher trotz ihres immensen Starstatus erst einmal anfreunden. Der hat eine Probeaufnahme gemacht, dass wir genau was wir wollten. Nämlich, es war der Stil des Spielens. So auch die Frauen vom selben Alter heute, die spielen alles anders, als die das damals gespielt haben. Das war stummer Filmspiel. Ja. Nicht? Und das war das Gute an ihr. Sie hat eine Period Way of Acting, 1920. Ja. Das kann man nicht lernen. Ja. Damit muss man aufgewachsen sein. Ja. Nicht? Ja. Und das war auch das Gute. Es war nicht modernes Spiel. Nicht? Ja, sie wirkt auch in ihrer Schauspielerei wie ein Relikt aus einer großen alten Richtig. Zeit. Richtig. Ja. Und das war gut. Und es war nur ein bisschen gefährlich. Es ist gefährlich, weil eine wirklich schöne Frau ist an der Kippe vom Hässlichkeit. Auch Buster Keaton und Cecil B. DeMille spielten im Film sich selbst. Erich von Stroheim aber als Butler und Mädchen für alles ließ sich umbenennen in Max von Meierling. Mit von Stroheim hatte Gloria Swanson ihren berühmtesten Film Queen Kelly gemacht. Ein Meisterwerk des ausgehenden Stummfilmkinos, das unvollendet blieb und das in Boulevard der Dämmerung mehrfach zitiert wird. Von Stroheim war schon eines der Vorbilder des jungen Billy Wilder in Berlin gewesen. In der Zeitschrift Der Querschnitt widmete er ihm 1929 ein kleines Porträt, das schon klingt wie eine Rollenbeschreibung für Boulevard der Dämmerung. Stroheim, der Mann, den man gerne hasst. Er heißt einfach Von. Und wer Von ist, weiß heute jedes Hollywooder Kind. Erich von Stroheim. Das war zu umständlich. Sie rissen das Von aus seinem Namen und nennen ihn mit besonderer Vorliebe nur mehr so. Gleichsam als wollten sie auf diesem Rummelplatz der Parvenus mit den drei adligen Buchstaben protzen. Dabei sprechen sie dieses Von wie One, eins, aus. Und wenn man Greenhorn noch in Hollywood etwa fragt, warum nennt ihr Stroheim One? Dann bekommt man zur Antwort, weil jede Firma mit ihm nur einen Film drehen kann. Nachher ist sie nämlich schon pleite. Trotzdem hält man sich Stroheim, wie man Kakteen hält oder dekadente Windspiele. Aus Respekt vor so einzigartigem Können glaubt man ihm sogar seine Stimmungen, lässt ihn nicht gehen. Vielleicht auch nur aus Scham vor so viel Nüchternheit rundum. So aber hat man Chaplin und Von, hat zwei Genies voller Launen und Spleens. In Reporter des Satans spießt Wilder die Gnadenlosigkeit eines Reporters auf, der für eine Sensationsreportage das Leben eines Verschütteten aufs Spiel setzt, und Zeugin der Anklage feiert Marlene Dietrich als dubiose Figur, die geradewegs aus den Trümmern von Berlin zu stammen scheint. Billy Wilder rühmte die Konstruktion der Geschichte nach Agatha Christie für ihre perfekte filmische Konstruktion. Wilders Werk lässt sich nicht aufteilen in ernste und humorvolle Filme. Das beweist ein Film, der ausdrücklich an der Schnittstelle zwischen Tragödie und Komödie angesiedelt ist. Das Apartment, 1960. Das ganze Glück des kleinen Angestellten C.C. Baxter wird symbolisiert durch einen Schlüssel. Der gehört zu seinem Apartment. Für ihn ist es der Schlüssel zu Karriere und Erfolg. Er kursiert in den höchsten Etagen seiner Firma, denn Baxter stellt seine Wohnung zeitweise als verschwiegenes Liebesnest zur Verfügung. Sogar der große Boss der Versicherungsgesellschaft greift auf seine Dienste zurück. Und so hofft der Buchhalter, seinen namenlosen Status im gigantischen Großraumbüro zu überwinden. Als die Fahrstuhlführerin Miss Kubelik auch noch in diesem Spiel auftaucht, ändert sich alles. Er verliebt sich in die sympathische, schlagfertige junge Frau. Eines Tages nimmt sie aus Enttäuschung über die falschen Versprechungen ihres Liebhabers ausgerechnet in seinem Apartment Schlaftabletten. Baxter rettet ihr Leben, und als sich in der Silvesternacht die alte Liebesaffäre zum Chef noch einmal zuzuspitzen scheint, steht die Fahrstuhlführerin vor der Entscheidung ihres Lebens. Das Apartment war der Beginn der Karriere von Shirley MacLaine und mit 5 Oscars 1960 einer der größten Erfolge Billy Wilders. Als typischer Wilder-Held ist Jack Lemmon zunächst opportunistischer Zuhälter. Er lügt und ist gefangen in der Tragödie eines lächerlichen Mannes, bevor er sein Herz entdeckt. Er ähnelt darin auch Wendell Armbruster, der in Avanti dem Doppelleben seines Vaters auf die Spur kommt, und er verliebt sich natürlich in die Tochter der Geliebten des Vaters. Auch im Film Manche mögen's heiß gibt es traurige Elemente. Zum Beispiel, wenn selbst die chronisch lockere Sugar in Gestalt von Marilyn Monroe auf die Liebe vorübergehend keinen Pfennig mehr gibt. I'm through with love, I'll never fall again. Said adieu to love, don't ever call again. For I must have you on no one. And so I'm through with love. I've locked my heart, I'll keep my feelings there. I've stopped my heart with icy frigid air. And I mean to care for no one. Because I'm through with love. Why did you lead me to think you could care? You didn't need me, you had your share of slaves around you to hound you and sweat with deep emotion, devotion to you. Goodbye to spring and all it meant to me. It can never bring the thing that used to be. For I must have you on no one. And so I'm through with love. Publikum ist ein Idiot. Alle zusammen sind sie ein Genie. Wir fragen uns nie, ist das eine Komödie, ist das eine Tragödie, ist das ein Musical? Schau mal eine Geschichte und machen es so wirksam und wahr wie möglich, dass die Leute daran glauben und erzählen ihnen ein bisschen etwas, das sie mit nach Hause nehmen. Wenn man das hat, ist es großartig. Immer wieder wird Billy Wilder für seine Publikumsnähe gerühmt. Sein Credo: Du sollst unterhalten, unterhalten, unterhalten. Billy Wilder war unerschrocken. Er entwickelt einen Sinn für die Anarchie mitten in der Ordnung des Lebens. Wilder hat ein Gespür für die Weisheit des plötzlichen Einfalls. Nobody's Perfect fasst am Ende das ganze Leben und das ganze Werk Billy Wilders zusammen. Jack Lemmon reißt sich schließlich die Perücke herunter und sagt: Wir können nicht heiraten. Ich bin ein Mann. I'm a man. Well, nobody's perfect. Nobody's Perfect. Eine lange Nacht über Billy Wilder von Josef Schnelle. Es sprachen Josef Tratnik, Till Hagen, Tilmar Kuhn. Ton Alexander Brennecke. Regie Rita Höhne. Redaktion Monika Künzel.